hüpfe ich die ganze Zeit nur hoch und runter und guck an mir runter. Oh Gott, hab ich viel zu schneiden, ey, das so, wird so schlimm. Feierabend, Schluss. Hallo und herzlich willkommen zum ersten PlayStation Gentleman Podcast 2016. Ja, wir haben Juni und wir haben jetzt den ersten. Na, ist ja völlig egal. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns jetzt hier wieder zusammengefunden haben. Grund war die E3 2016, die jetzt gerade stattfindet. Und ich möchte als erstes erstmal den zweiten Moderator quasi vom PlayStation Gentleman, den Mick, hier begrüßen. Hallo. Und zusätzlich haben wir noch einen Gast bei uns, und zwar den Basti von WWNS, der sich einmal selbst begrüßt und vorstellen darf quasi. Hallo Basti. Sehr schön. Guten Tag, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin der Basti, ihr findet mich bei Twitter unter PS4-Mann. Sagt schon vielleicht, welche Konsole ich ganz gut finde. Und Xbox. Ja, richtig. Und ihr findet mich ansonsten mit dem Andi 242 zusammen beim WWNS.de Podcast. Wir wollen nur spielen. Okay, wie lange gibt es euren Podcast jetzt? 12 Jahre. 12 Jahre? Krass, okay. Keine Ahnung. Ja, hätte sein können, dass du irgendwie was im Blick hast oder so, keine Ahnung. Vielleicht ein Jahr oder so, ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen wir haben. Ja. 11? Ich meine, ihr seid fast genauso alt wie wir, ihr seid nur doppelt so oft wie wir. Das ist nicht so, ja, ist nicht so schwer. Dann würde das mit 11 Folgen ja fast hinkommen, ja. Stimmt wohl. Ja, und Grund unseres Zusammentreffens ist die E3. Wir haben uns, glaube ich, alle mal so ein paar PKs, Pressekonferenzen angeguckt. Fangen wir mal irgendwie mit den nicht Sony-lastigen Pressekonferenzen an und düsen die einmal durch, bevor wir dann nachher zu unserem großen Highlight kommen. Fangen wir an mit Microsoft. Habt ihr die PK gesehen? Also ich habe einen Zusammenschnitt gesehen. Okay. Mehr aber auch nicht. Okay, und wie fandst du's? Ja. Mhm. Amerikanisch. Okay. Also für mich natürlich interessant gewesen waren eigentlich nur die beiden neuen Konsolen, die Microsoft jetzt rausbringt. Einmal die Xbox One S, die quasi Xbox One in klein, endlich irgendwie 40% kleiner, wenn ich das irgendwie richtig mitgekriegt habe. Aber immer noch größer als die PS4. Ja, das mag sein. Und die Xbox Scorpio, aber die haben sie nur angeteasert quasi, die soll ja nächstes Jahr kommen, mit keine Ahnung wie viel Millionen Teraflops. 6. Okay. Und das soll denn ja der geile heiße Scheiß werden. Ich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir in Erwägung, wenn ich eine Xbox One hätte, würde ich mir die S nicht holen und würde, wenn, dann höchstens auf die Scorpio warten. Und wenn ich mir jetzt überlege, eine zu kaufen, würde ich sagen, ach nee, ich warte noch bis nächstes Jahr, weil dann kommt ja eh die Scorpio. Warum bringen die auch noch eine Xbox One S raus? Ich verstehe überhaupt gar nicht, was das für eine Strategie sein soll. Ich verstehe es nicht. Ich raff nicht, wie man 2 Konsolen ankündigen kann, wenn man noch eine hat, die auch nicht sich so gut verkauft wie die Konkurrenz. Also irgendwas. Da würde ich dann ja noch die Xbox S verstehen. Würde ich ja sagen, okay, wir bringen eine neue raus, die ist kleiner, die ist jetzt vielleicht noch ein bisschen günstiger oder was weiß ich nicht was, als das, was wir haben. Aber dann sage ich nicht gleich im selben Atemzug oder eine halbe Stunde später, ja, und nächstes Jahr kommt denn die Scorpio. Was soll das? Ja, also hätten sie jetzt gesagt, oh shit. Ich klecker mit Bier. Hätten sie jetzt auch gesagt, ja, das Ding kostet jetzt auch nur noch 250 Eier oder so, also die S, dann hätten sie wenigstens ad hoc einen Kaufgrund gehabt. Aber jetzt haben sie das Ding angekündigt und haben gesagt, die ist kleiner, aber immer noch sehr groß, ist weiß und leuchtet grün. Ja, aber in einem Jahr kommt eine bessere. Und das ist in sowas, einem Jahr kommt eine bessere, genau. Das ist, was ich halt nicht verstehe irgendwie. Also ich blick da irgendwie nicht so ganz durch. Vielleicht haben sie sich dabei was gedacht, aber weiß man, was die kostet? Die ist dann doppelt so teuer oder was passiert dann? Doppelt so teuer und so groß wie ein Flugzeugträger. Also ich gehe auch davon aus, dass sie doppelt so teuer ist. Also vielleicht nicht gerade doppelt so teuer, aber sie wird auf jeden Fall teurer sein als das, was jetzt auf dem Markt ist. Ja, wahrscheinlich ein Ticken günstiger als ein absoluter High-End-PC, der 4K unterstützen kann. Und die so ist dann aber Die Scorpio ist dann aber das absolute Monster, habe ich irgendwie gehört. Also die muss dann wirklich richtig krass abgehen. Aber trotzdem frage ich mich, weil wenn ich mir jetzt eine Xbox One S hole und dann kommt die Scorpio und dann sage ich, ey, da habe ich ein Jahr meine Konsole gehabt und dann denke ich mir so, oh, die Scorpio wäre aber doch geil, dann kriege ich ja nur noch 30 Euro für meine One S, weil die ja keine Sau mehr haben will dann, oder? Ja, oder das ist der Grund, dir eine One S zu kaufen, dann für günstig Geld. Das ist der Grund zu sagen, ich kaufe irgendwie keine seltsam. One S. Also die Strategie dahinter verstehe ich auch null. Also habe ich überhaupt kein Verständnis für, was Microsoft sich dabei gedacht hat. Klar, also die Xbox One S fand ich cool und hätte gedacht, oh, wenn die jetzt noch günstig ist, dann würde ich mir es vielleicht überlegen, sie mir hier als Zweitkonsole halt wegen der Exklusivtitel, die es gibt, eventuell zuzulegen, wenn sie nicht so teuer ist. So, um dann aber noch im selben Atemzug irgendwie nachher zu sagen, ja, es kommt aber nächstes Jahr eine, die ist noch viel, viel mal besser und ist natürlich auch viel, viel teurer. Aber wenn ich jetzt mir überlege, eine Konsole zu kaufen, als logischer Menschenverstand sagt, dann warte ich doch bis nächstes Jahr, weil dann kommt doch eine Konsole, die viel, viel geiler ist. Klar, die ist dann vielleicht auch viel, viel teurer, das weiß man jetzt noch nicht. Aber es kommt halt eine, die geiler ist. Das ist doch damals, wer wusste, dass eine PS4 kommt, kauft sich doch keine PS3 mehr. Also mal davon abgesehen wegen der Kompatibilität und wie auch immer, aber habe ich doch damals auch nicht gemacht. Warum soll ich mir jetzt eine Xbox One kaufen, wenn ich weiß, nächstes Jahr kommt eine Xbox Scorpio? Mhm. Vielleicht, wenn du kein Hardcore, super Nerdy-Gamer bist und sagst dann irgendwie so, ja, mir reicht ja die One S, ist ja scheißegal, was bei der Scorpio dann passiert am Ende. Und das ist mir eh viel zu teuer. Dann holt man sich vielleicht diese S, aber eigentlich auch nur, wenn die halt wirklich günstiger jetzt geworden wäre. Ich hab's noch nicht so ganz, ich versteh's nicht. Also, das soll jetzt auch nicht wieder so in Richtung, ich meine, es ist ja hier PlayStation-Gentleman-Podcast natürlich, ne? Genau, aber du darfst dich hier vollkommen frei fühlen. Aber es soll jetzt auch gar nicht in die Richtung gehen. Ich will jetzt überhaupt nicht, ich will das verstehen. Ich würde es gern verstehen, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es total seltsam. Also die 500-Gigabyte-Variante wird 299 Euro kosten. Ja, aber wir will 500 Gigabyte haben. Das ist ja der Witz. Ja, und die 2 Terabyte kostet 399, also 100 Euro mehr als die kleinere. So, und ganz ehrlich... Mal doof. Was kostet denn die PS4 jetzt? Lass mich mal kurz gucken. In einem großen Versandhandelshaus. eBay. Ja, nee, eBay habe ich jetzt nicht geguckt. Ich wollte jetzt... Achso, scheiße, wir dürfen ja hier sagen, wo wir sind. Auch egal, ne? Also die PlayStation 4 mit 500... die PlayStation 4 mit 1 Terabyte inklusive 2 Controller kostet 397 Euro derzeit. Ja. Ja. Weiß ich immer noch, was ich kaufe. Ja. Also das, ich meine, da kommen wir jetzt gleich so zum Line-Up, was dann jetzt noch kommt demnächst. Ja, also was sie noch angekündigt haben, war Scalebound. Das war ja so ein Drachenspiel irgendwie. Fand ich, sah irgendwie ganz nett aus, aber ja. Ich fand's total abschreckend. Das sah aus wie Bayonetta mit einem Eminem mit Kopfhörern. Ja. Auf Droge. Und Gears of War 4 haben sie noch mal ein bisschen was gezeigt. Ja. Der Computer. Gears fand ich schon immer kacke. Also ich habe ja lange, die PlayStation 4 war ja meine erste PlayStation. Vorher war ich immer im Xbox-Lager. Entschuldigung. Und Gears, ich weiß nicht, was an Gears geil ist. Ich verstehe es nicht. Also auch da würde ich es vielleicht gerne wieder verstehen, verstehe es aber trotzdem nicht. Ich finde es langweilig. Okay. Geht mir ähnlich. Also ich kann halt mit diesen aufgepumpten, kleinköpfigen Muskelpotzen nichts anfangen. Das ist, weiß ich nicht, da werde ich nicht warm mit. Es sieht super aus, aber nö. Dann haben sie ja Forza Horizon 3 angekündigt. Das ist cool, da habe ich leider zu wenig von gesehen. Ich fand, das sah ziemlich cool aus. Ja, aber das mit Buggies jetzt wieder, ne? Buggies in Rennspielen haben nichts zu suchen. Buggy, Jeep, Lamborghini hatten sie, Straßenwagen hatten sie, also die hatten 4 Leute und die konnten dann auch mal eben so schwupps miteinander Koop spielen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja gut, das ging in Teil 2, glaube ich, auch schon so. Ich habe nie einen Forza Horizon gespielt, also die einzige ich schon. Also Microsoft-Konsole, die ich hatte, war die erste Xbox, die es gab. Das war meine erste und einzige Microsoft-Konsole. Kenne ich nur vom Sehen. Ich hab sie noch hier. Forza Horizon 2 ist bisher der Grund für mich gewesen, dass ich irgendwie alle 2 Tage oder so gedacht habe, Oh, eigentlich hätte ich auch gerne eine Xbox One noch, weil das war echt richtig geil. Und ich habe ein paar Tage die One gehabt und da habe ich es ausprobiert. Und das ist wirklich richtig gut gewesen. Ich habe das geliebt, das Spiel. Ist das einzige Spiel, was ich immer noch anschmeiße auf der One. Das ist der einzige Grund, warum ich die One überhaupt nur anschmeiße. Alles Ja, es andere ist ist. echt sehr faszinierend. Zwischendurch ganz kurz eingeworfen, bevor ich das vergesse. Ich habe mich immer super krass beschwert darüber, dass man bei der One die Region ändern muss, wenn man die Sprache auf Englisch stellen will. Das sollen sie mit einem Update jetzt endlich demnächst beheben. Das haben sie auf der Pressekonferenz Jetzt extra endlich gesagt. demnächst. Ja, Ja. was noch kommt, sind ja auch so wie bei der PlayStation 4 Communities und sowas, ne? Also die machen jetzt ja auch noch so ein bisschen was für die Spieler. Ja, aber das Hauptproblem an dieser verkackten Xbox, Entschuldigung, ist halt einfach das Menü. Also ich habe ja immer das PlayStation-Menü, da bin ich ja groß geworden und ich komme mit diesem verfluchten Menü und mit dem Store nicht klar bei der Xbox. Ich raff das nicht. Also entweder ist das für meinen Kopf zu kompliziert oder zu einfach, eins von beiden. Aber ich kriege es nicht hin und ich glaube, deswegen werde ich mit der Konsole auch nicht warm. Schönes Ding, aber. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es noch nie gesehen. Ich würde es mir gerne mal Ja, komm angucken, mal zu aber. mir oder ich komme mal zu dir nach Bremen, dann Ja. zeige ich dir das. Jo. Du wirst fluchen, du wirst meine Konsole aus dem Fenster schmeißen. Guck dir Ja, Windows das ist 10 nicht. an, dann weißt du Bescheid. Ist Ja, nicht so genau. schlimm, ich wohne im Erdgeschoss, da passe ich nicht so viel rein. Keine Okay, weiter im Text. Halo Wars 2 haben sie noch gezeigt. Ahnung. Ist irgendwas unbasiertes, kann das sein? Nee, das ist, glaube ich, so ein Multiplayer-First-Person-Shooter, oder? Halo, ja, aber nicht Halo Wars. Okay. Weißt du denn überhaupt nichts? Nee, Mann. was Microsoft Also, angeht, weiß ich nicht viel. Halo Wars ist so, ja, schon so eher Strategie. Da haben die Leute auch sehr lange drauf gewartet, dass es endlich einen zweiten Teil gibt, weil der erste wohl ziemlich gut angekommen ist. Ist auch das, was ich bei Halo persönlich in diesem Universum am interessantesten finde, weil Halo selber ist ein Ego-Shooter. Ja. Und war auf Okay. der ersten Xbox damals. Geil, Stimmt, aber da habe ich es auch gespielt. das war halt aber auch damals so das erste Multiplayer-Couch-Koop-Spiel, das es geschafft hat, wirklich so ein Ego-Shooter in Koop irgendwie reinzubauen. Und das war schon echt geil, aber mittlerweile ist es halt, ja, der Master Chief und irgendwas, keine Ahnung. Ja, irgendwann ist so ein Franchise auch mal irgendwann ausgelutscht, oder? Also, es sei denn, man ist da wirklich absoluter Nerd oder man ist absolut neu drin und sagt, oh, das gucke ich mir mal an. Wobei, wenn man irgendwie neu in eine Serie kommt, dann überlege ich immer erst, ja, musst du die anderen Teile gespielt haben oder nicht? Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig dann. Und gerade wenn dann so ein Generationswechsel der Konsolen dazwischen ist, kannst du ja teilweise die alten Spiele dann nicht mehr spielen. Und ich weiß ich nicht, ist immer ein bisschen problematisch. Ja, so spätestens beim siebten Teil wird es dann irgendwann. Richtig, Was eine also. krasse Überleitung. Genau, krass, krasse Überteilleitung, genau. Ist Weil eigentlich mein Part, Dankeschön. sie haben noch Tekken 7 gezeigt. Ich habe erst gedacht, du hast dich verschrieben. Ist das dein Ernst? Ja? Bei Microsoft. Ja. Okay. Bei Na Microsoft. gut, ist jetzt kein Verlust, aber. Ja. Ja, Tekken 7. Ja. Ja, Weiter. das. Spielt ihr so Prügelspiele? Ist das Ja, aber nur sowas? Street Fighter, wenn ich hab's mir immer noch nicht gekauft, Sören, ne? Echt Ich hab nicht? doch vollmundig versprochen, ich Ja, du kauf wolltest es es holen, genau. mir. Nur immer noch nicht. Ich habe früher Tekken gespielt, aber eigentlich ist mir das zu viel Button-Gesmashe. Also von daher habe ich da eigentlich meistens keinen Bock drauf, spielen wie was anderes. Wobei das mit Ja. Freunden dann wiederum ganz cool ist. Aber ich Ja, habe aber Tekken so ist zu viele Sachen. langsam. Ja, deswegen ist es ja auch was für mich, für die älteren Herren hier. Und ich habe so viele Sachen, die ich mit meinen Freunden spielen kann, da brauche ich nicht auch noch irgendwie ein Prügelspiel, weil die anderen Sachen einfach viel, viel geiler sind. So. Stimmt. Dann können wir ja mal zum nächsten gehen, oder? Ich möchte auch mal Ja, was zu Tekken sagen. das. Nee, aber jetzt kommt ein richtiges Brett. Da freue ich mich so brutal drauf. Jetzt kommt ein richtiges Brett, jetzt kommt nämlich Electronic Arts, die einige interessante, also für mich auf jeden Fall interessante Sachen gezeigt haben. Als erstes natürlich ganz klar Battlefield 1 oder Battlefield 1, keine Ahnung. Ist das eigentlich ein Zusammenhang mit der Xbox? Ist das Xbox One exklusiv? Nein, natürlich Nein, nicht. ja, du doch. Early Access halt wegen Ja. diesem scheiß EA Access-Dings bringst Richtig. da. Wobei mich, also dieses EA Access Ding hätte ich gerne auch für die PlayStation, bin ich ganz ehrlich. Bin ich auch ein bisschen neidisch. Ja. Bin ich wirklich, also es ist wirklich was, wo ich neidisch bin auf die Xbox. Battlefield war das 3 Wochen früher oder was? Glaube ich. 3 oder 4. Und du hast doch so ein Vault, ne? Du hast doch dann so ältere Sachen genau. oder Sachen, die manchmal dann da drin sind. Genau. Das ist schon eigentlich eine geile Sache. Die haben jetzt die ganzen 16er Sportspiele, glaube ich, mit drin. Battlefield 4 und sowas ist, glaube ich, inzwischen auch schon drin. Also klar, du hast es nicht sofort. Mhm. Du bezahlst, glaube ich, monatlich irgendwie 10 Euro, wie zum Beispiel auch bei Netflix oder Spotify oder was weiß ich nicht was. Und ist das günstiger? Weiß ich nicht. Es ist jetzt grob geschätzt. Also. Und hast dann halt ein bestimmtes Kontingent an Spielen damit drin. Und kannst halt Demos definitiv von neuen Spielen schon spielen und so weiter und so fort, die andere vielleicht nicht unbedingt sofort haben. Ja, ich habe das mal ausprobiert. Also ist vom Handling her ähnlich wie das PS Plus. Du kannst halt dann auch das direkt runterladen und halt so lange, wie du da Abonnent bist, kannst du die Spiele halt dann spielen, die gerade da angeboten werden. Das ist schon ganz geil. Für 4 Euro. 4 Euro, ne? 3,99 im Monat oder so. Okay, das ist natürlich dann nochmal ein super Preis. Ja. Ja, aber auf falsche Konsole, ne? Richtig. Schade, EA. Schade. Schade, EA. Ihr hättet noch 400 Millionen mehr Abonnenten. Ja, wenn ihr euch mal findet, richtig. Naja, gut. Zu der Zahl kommen wir aber nachher nochmal. Battlefield 1. Der Trailer sah ziemlich, ziemlich geil aus und ich habe gedacht, oh ja, ist ja bestimmt alles wieder geschönt und hast du nicht gesehen. Und dann haben die da zig Leute ja eingeladen, von Snoop Dogg über Jamie Foxx, keine Ahnung, hier Wes Khalifa war irgendwie da. Ja, also auch so einige ausgewiesene Gamer. Genau, alles ausgewiesene Gamer, die dann wirklich vor Ort irgendwie gespielt haben. Und die haben, glaube ich, bei YouTube kannst du, glaube ich, eine Dreiviertelstunde echtes Gameplay sehen. Sind die gut? Keine Ahnung, ich habe, also Snoop Dogg hatte irgendwie das Mikro von dem Headset irgendwie mehr vor dem Auge geraucht. Genau. Der hat die ganze Zeit einen Joint im Maul gehabt. Das war richtig krass, ey. Was ein Typ. Aber es waren auch Pro-Gamer da. Es waren auch Pro-Gamer da. Aber EA hat halt schon gesagt, so, hey, wir haben hier auch ganz, ganz viele coole Leute und so. Und die haben dann halt gespielt und es sah wirklich so aus, wie man sich das eigentlich auch gedacht hatte. Ob das natürlich jetzt auch noch upgegradet war und nachher wieder ein Downgrade kommt, wobei ein Downgrade, mir ist dieses Thema echt zuwider. Nee, das machen wir nicht. Wenn ich noch einmal irgendwo Grafik-Downgrade höre, dann erschieße ich die Leute, die das sagen. Es ist echt so schlimm, oder? Man kann es echt nicht mehr hören. Richtig. Ja, das sind die Menschen, die nichts zu tun haben und RTL gucken. Lasst uns dieses Fass jetzt nicht aufmachen, weil sonst sprengen wir, glaube ich, das Maß der Dinge hier im Podcast. War aber auch die PC-Fassung. Ja, war die PC. Auf jeden Fall, ja, hat man gesehen. Ja. Weil, oder die Xbox Scorpio-Fassung. Nee, das müsste eigentlich die PC. Mit Maus und Tastatur wahrscheinlich nicht. Mit Maus und Tastatur gespielt haben. Aber es sah schon echt nett aus und ich glaube, es macht nochmal wieder richtig Spaß, weil es halt auch wieder so ein neues Szenario ist. 64 Spieler auf einer Karte, also 32 gegen 32. Und also ich fand's gut. Das sah schneller aus, kann das sein? Ja, die Leute hatten damals ja auch noch nicht so viel an wie jetzt in den Kriegen, sag ich mal so. Du meinst mehr Realismus? Ja, genau. Verstehe. Erklärt die Luftschiffe. Also was ich geil finde, ist, dass sie dynamisches Wetter reinmachen. Ja, das stimmt. Das ist cool. Und dass es nicht so ein Event ist, wie auf dieser einen Naval Strike Karte oder wie sie heißt, bei Battlefield 4. Sturm auf Parcel. Ja, wo du dann einfach so an einer bestimmten Stelle weißt, wenn dieser Punkt eingenommen ist und so viele Punkte übrig und bla, dann fängt es an zu regnen und der Sturm kommt. Das passiert da nämlich jetzt angeblich nicht. Das ist dann irgendwie alles dynamisch. Da gibt es auch dann Nebel und Rauch und keine Ahnung. Also es ist echt cool. Was ich allerdings jetzt, nachdem ich diesen Multiplayer-Ding, ich habe mir den komplett angeguckt, 50 Minuten, weil ich habe ja irgendwie, keine Ahnung, nicht gewusst, was ich sonst machen soll. Und dann habe ich danach gedacht, wenn ich jetzt nicht da die ganze Zeit irgendwie da mit der Nase drauf gestoßen werde, weil die dauernd wieder sagen, oh, World War One, World War One. Ich habe nicht gemerkt, dass es der Erste Weltkrieg ist. Na, man also, merkt es so ein bisschen an dem Szenario, was ich so gesehen habe, von den Gebäuden her und sowas alles und von den Fahrzeugen her, aber Aber ansonsten, also es ist, glaube ich, auch nicht hundertprozentig realistisch. Also ich weiß nicht, ob die damals schon so Visiere so hatten, wie sie dort abgebildet werden und so weiter und so fort. Mhm. Und die sind auch nicht mit 5 Zeppelinen am Himmel rumgeflogen. Ja, vor allem nicht mit einer ultraschweren Bewaffnung. Ja, genau. Also von daher so 100% realistisch ist es natürlich nicht. Aber es sah trotzdem schon nett aus und es ist mal wieder was anderes im Gegensatz zu den ganzen Zukunftsshootern. Wobei ich sagen muss, auch das Call of Duty, das neue, mit Weltraumschlachten und was weiß ich nicht was, fand ich jetzt nicht so schlecht. Ja, das, da kommen wir noch dazu. Das wird, oh, da muss ich... Krass. Ja, das wird ein schöner Wechselgesang zwischen Bastion. Mm. dann haben sie bei EA Titanfall 2 gezeigt. Habe ich nichts von gesehen. Ist es besser als Teil 1? Also, was bei Titanfall 2 auf jeden Fall, also Titanfall 1 war ja für PC und Xbox exklusiv. Oh ja, ich muss noch bei Microsoft was nachtragen. Wer ein PC zu Hause stehen hat, der noch einigermaßen taugt, kauft euch keine Xbox, weil ihr könnt alle Spiele auch auf eurem PC spielen. Weil sie haben immer, ach, das habe ich gelesen. Es war bei jedem Trailer. Mit der Cloud? Bei jedem Trailer exklusiv für Xbox und Microsoft Windows 10. Das läuft ja jetzt so, dass du auch Cross-Buy hast. Genau. Das heißt, du kaufst dir, es kaufst digital dir, genau. Und dann hast du es auf beiden Plattformen. Und das ist quasi, es gibt keine Xbox One-exklusiven Titel mehr. Es gibt nur noch Xbox, wie auch immer. Das ist eine sensationelle Strategie, wenn man gerade in Deutschland mehr Xbox Ones verkaufen will. Nee. Weil ich glaube das nicht, dass sie dadurch mehr Xbox Ones verkaufen. Ich weiß auch nicht. Also gerade in Deutschland sarkastisch. Nicht. Also, okay, ja, genau. Entschuldigung, dass ich den Sarkasmus bei dir noch erklären muss. Ja, nee, manchmal brauche ich ein bisschen. Ich verstehe seit 3 Jahren die Strategie von Microsoft nicht. Jetzt bringen sie auch so einen Dongle raus, dass man ab sofort, weil es keinen Kinect-Anschluss mehr gibt, habt ihr das gesehen mit diesem unglaublich komplizierten Adapter mit 78 Kabeln, dem du dann eine Kinect noch an diese Slim Xbox anschließen könntest? Genau. Das ist das Ausführen. Ja, hab ich nicht gesehen. Ja, du brauchst einfach dann einen Adapter. Dieser Adapter ist dann nochmal mit 3 Kabeln oder keine Ahnung, musst du das dann an die Xbox One S und dann an das Kinect anschließen, damit du Kinect... Kostet wahrscheinlich 50 Euro. Wahrscheinlich. Zurück zu Titanfall. Also, Titanfall war halt exklusiv und war ja eigentlich auch ein reiner Multiplayer-Spiel. Ich hab's gespielt, ich fand's eigentlich ziemlich cool. Jetzt haben sie Titanfall 2 angekündigt und Titanfall 2 wird auch eine Singleplayer-Kampagne haben, die, glaube ich, ziemlich, ziemlich nett wird, weil ich das richtig gesehen habe, und halt dementsprechend auch ein Multiplayer-Part, und es kommt auch auf die PlayStation 4, wo ich mich echt drüber freue, weil ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Spiel. Also der Singleplayer sah wirklich nicht schlecht aus. Sie haben da so einen Trailer gezeigt, wo dann auch so ein kleines bisschen so auf die Tränendrüse gedrückt, so der Titan hat so eine Seele in Anführungsstrichen und er kümmert sich um dich und muss dafür sorgen, dass du überlebst, und er wird so mehr oder weniger dein, so ein bisschen Last Guardian mäßig oder so. Es ist auf jeden Fall echt ganz, ganz nett gewesen, fand ich einen ganz guten Ansatz. Okay, muss ich mir angucken, hört sich mir erstmal ein bisschen cheesy an, dass ein Mecha eine Seele hat, aber okay. Ich gehe da mal unverblümt dran, weil ich fand ganz cool, die waren nicht so langsam, die Mechs da, ne? Die waren schon was flotter. Es ist ein richtig schnelles Multiplayer-Spiel und also gerade der Multiplayer-Part, wie gesagt, ich habe ihn auf dem PC gespielt, nicht viel, nur mal halt so zwischendurch, und er war halt schnell, du hattest unterschiedliche Klassen und so weiter und so fort, und das war schon ziemlich cool. Und wenn sie an diesem Multiplayer-Part gar nicht so viel drehen und halten noch den Singleplayer-Modus entsprechend gut durcharbeiten, eine gute Story mit reinpacken, dann könnte das ein echt sehr interessantes Spiel für mich, für die PlayStation 4 auf jeden Fall werden. Schauen wir mal. Genau. Interessantes Spiel, oder ein Spiel, wo sich, glaube ich, der Basti besonders drauf freut, weil das letzte Jahr so grandios war, dürfte NFL 17 sein. Ja. Basti, komm, wir geben mal eine Wette ab. Läuft das Spiel komplett durch, ohne Bugs? Also E-Sport ist ganz toll anscheinend und E-Sport und E-Sport und E-Sport und also übrigens E-Sport. Ich habe gehört, die du haben nicht diesen Franchise-Modus kannst du sehr gut spielen in der 16er. Ja, Franchise-Modus, ja. Der immer abstürzt, die Ficker, die sollen mich am Arsch, echt ernsthaft. Madden kommt mir nicht mehr in die Bude. Ich habe ja einen Kumpel von mir, hat mir ja den Download-Code für Madden 16 besorgt. Und hat gesagt, ich kann da mal ein Review drüber machen. Ich habe ihm am Ende gesagt, der kann sich den Scheiß in den Arsch stecken, weil das Teil kaputt ist und ich mache überhaupt kein Review. Und ich habe dann eins gemacht und habe nur gesagt, wie scheiße es ist. Er war nicht besonders begeistert, weil er arbeitet immerhin da. Aber echt, es ist immer noch fucking kaputt, dieses Scheißspiel. Das wollte ich gerade fragen, ob das immer noch so ist. Es kann echt nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Und die Foren sind voll von Leuten, die sagen, die KI ist scheiße, es ist alles zum Kotzen. Und jetzt weiß ich genau, alle rennen wieder hin, Madden NFL 17, es wird gekauft und sie machen einfach so weiter, wie sie immer weitermachen. Ja, aber es ist ja bei allen Sportspielen von EA so, ob das jetzt ein FIFA ist, ein NHL oder was weiß ich nicht was, die Leute regen sich teilweise drauf auf. Es wird nicht viel an den Spielen gemacht, das muss man ganz klar so sagen, weil einfach auch die Konkurrenz fehlt. Das Einzige, wo Konkurrenz war, war NBA und ja. NBA hat EA eingestampft. Und warum? Ja, weil sie nichts gebacken gekriegt haben. Oder haben sie es eingestampft? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hört man da nichts von. Offiziell nicht, läuft aber das noch, ist ja? kaputt. Das ist kaputt einfach. Das ist auch kaputt. Also, das ist auch kaputt. Das ist ja, aber eins der schlechtesten Sportspiele, das es gibt. Und dann hast du nebendran NBA 2K. Richtig. Und wenn sie die Lizenz dann irgendwann auch mal abkaufen, dann gibt es nur noch dieses. Und das ist ja genau das Problem, was ich jetzt bei NFL auch habe. Die haben die Lizenz. Es gibt kein anderes NFL-Spiel. Es gibt nur das und das ist kaputt. Richtig. Dasselbe Problem hast du auch bei NHL. Ja. Bei FIFA hast du halt noch Pro Evolution Soccer, aber die meisten Leute spielen halt trotzdem FIFA, weil FIFA die Lizenzen hat. Und richtig. Ja. Leider. Richtig, leider. Das ist das große Problem. Und das ist auch was, wo ich mich sehr drüber ärger und eventuell könnte es dieses Jahr sogar passieren, dass ich mir kein FIFA kaufe, dass ich mir eventuell kein NHL kaufe, wobei NHL werde ich mir wahrscheinlich trotzdem kaufen, weil da eventuell eine Mannschaft drin ist, der ich sehr nah verbunden bin, wenn alles klappt. Köln-Süd. Köln-Süd. Nee, Bremerhaven. Das war wieder dieses, egal. Und also FIFA 17 werde ich mir eventuell nicht kaufen. Das ziehe ich jetzt auch nochmal eben vor, weil FIFA 17 haben sie natürlich auch angekündigt, beziehungsweise war ja schon angekündigt, aber sie haben den Story-Modus angekündigt. Toll! Ich sag da nichts zu, weil wenn ich jetzt wieder anfange hier rumzuhaten und mir in 3 Wochen das Ding wieder zulege, stehe ich wieder da wie der Idiot von der Nation. Nee, ich sag jetzt gar nichts. Ich kaufe mir das Ding vielleicht nicht. Ja, aber wenn du es dir kaufst, interessiert dich der Story-Modus. Was? Wenn du es dir kaufen würdest, würde dich der Story-Modus interessieren. Was mich interessiert an FIFA 17 ist die Frostbite Engine. Was mich interessiert. Der Rest. Und das ist der Punkt, warum du es kaufen solltest, weil nach der Konferenz war nämlich ein interessantes Interview mit einem Entwickler. Mhm. Ein wirklich interessantes. Das erzähle ich jetzt nicht mit Ironie in der Stimme. Und die haben erzählt, was die alles, dadurch, dass sie jetzt die Engine ändern, neu anfassen mussten und wie sie das bewerkstelligt haben. Und das hat sich super geil angehört. Das stimmt. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überlegen würde. Was ich mir aber wünschen würde, ist weniger Story und mehr Manager. Also, dass du den Story-Modus hätten sie von mir aus weglassen können, wo du einen vorgefertigten Spieler irgendwie, wie bei NBA, das haben sie abgeguckt von NBA 2K, muss man ganz klar so sagen. Mhm. Aber ich hätte mir zum Beispiel mehr Manager-Elemente gewünscht. Ja. Und davon hat man bisher noch nicht viel gesehen. Also so nett dieser Story-Modus bei NBA 2K immer ist, weil die Idee alleine und mal ein bisschen was anderes aus dem Sportspiel machen, finde ich jetzt schon nicht verkehrt. Man macht es dann mal eine Weile und findet es ganz amüsant. Aber was ich noch blöder bei FIFA finde, ist, dass es wirklich ein vorgefertigter Typ ist, dass du den noch nicht mal dein eigen machen kannst. Richtig. Und dann ist es halt komplett unpersönlich und dann denke ich mir, warum soll ich mit dem Typen da irgendwas machen? Ist mir doch scheißegal, was mit dem passiert. Mussten sie aber ja machen, weil sie halt dementsprechend dass sie auch skripten müssen und das können sie natürlich scheinbar nicht so, wegen der Namensnennung und was weiß ich nicht was. wenn sie jetzt ein x-beliebig nehmen könnten. Wobei du das auch skripten kannst, nur nicht ganz so extrem, aber es wäre, glaube ich, trotzdem ziemlich cool. Ja. Hm. Ja, Story-Modus hat beim Fußball aus meiner Sicht nichts zu suchen, aber okay. Wieso nicht? Ich will einfach nur die Frostbite mal sehen, wie die bei einem Fußballspiel funktioniert. Weil ich weiß, wie die Fox Engine funktioniert auf dem bei PES. Das war ultra geil. Also PES sieht aus meiner Sicht auch wirklich immer noch besser aus als FIFA. Auch wenn andere Leute das vehement verweigern. Also von Animationen her und so definitiv, ja, finde ich auch. Es ist viel sieht viel realistischer aus einfach. Genau, es fühlt sich auch viel realistischer an und deswegen bin ich mal gespannt, was die da jetzt veranstalten. Aber, nein, ich sag's nicht. Ich kaufe es mir eh wieder. Ich sehe mich schon kommen und dann stehe ich wieder da und verkaufe es dann kurz vor Oktober wieder. Du, ich habe eben auch gesagt, dass ich es mir nicht kaufe und ich werde es mir wahrscheinlich holen, weil ich einfach auch mich dort die Frostbite Engine interessiert, weil mich einfach interessiert, wie sich dieses Spiel entwickelt, wobei mich das einfach auch ärgert. Es ist jedes Jahr immer nur so ein kleines Upgrade. Warum lassen die es zum Beispiel nicht mal 2 Jahre aus? Warum sagen sie jetzt nicht einfach so, wir machen jetzt noch dieses Jahr 2017 und jetzt warten wir 2 Jahre, dann gibt es 2019 oder keine Ahnung was. Und da hauen wir nochmal wieder ein richtiges Brett raus und nicht so wie jetzt immer nur so peu à peu. Das sind doch eigentlich nur kleine Updates. Klar, du bekommst jetzt... Habt ihr das mitgekriegt jetzt mit Pro Evolution, die mal eben die EM als kostenlosen DLC für PES 16 rausgeschossen haben? Nee. Aber ja, natürlich gut. Ohne die ganzen Spieler wahrscheinlich. Ja, die Spielerlizenzen haben sie ja sogar größtenteils. Okay. Das Hauptproblem ist bei PES eigentlich immer die Mannschaften. Es dürfte auch dann die UEFA und nicht die FIFA-Lizenz sein, oder? Ja. Müsste ja ein Unterschied sein, weil EM ist UEFA und ich habe noch nicht mal Ahnung vom Fußball. Aber die Nationalmannschaften sind ja größtenteils auch wirklich original. Okay. Gerade jetzt bei Pro Evolution Soccer. Also das ist schon ganz cool. Ich will mir das jetzt auch irgendwann nächste geht nicht, bin ich auf Ibiza, übernächste Woche runterziehen. Ich will das echt mal anzocken. Und was bei FIFA 17 jetzt aber auch gemacht haben, ist, du kriegst es zum Beispiel, wenn du FIFA 16 hast, kriegst du es FIFA 17, kannst du dir derzeit die Ultimate Edition, glaube ich, kannst du, über Edition möchte ich jetzt aber auch nicht reden, kannst du dir, glaube ich, die Ultimate Edition für 10% weniger im PlayStation Store vorbestellen. Ganz ehrlich, EA, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr das machen würdet, dann sagt doch gleich, jeder, der eine alte FIFA-Version hat, bekommt die andere, keine Ahnung, 30% günstiger oder was weiß ich nicht was, aber dann schneidet ihr euch nämlich ins eigene Fleisch und so würdet ihr noch eine größere Fanbase hinterherkriegen. Meine Meinung. Ich habe das gerade nicht gerafft. Kannst du das nochmal wiederholen? Wenn du FIFA 16 hast, ich gehe mal davon aus, dass das natürlich nur über digital geht. Wenn du FIFA 16 digital hast, kriegst du im PlayStation Store derzeit FIFA 17 vorbestellt, die große Edition mit keine Ahnung was allem, für 10% weniger. Finde ich gut. Mhm. Also ich finde es gut, dass du sie günstiger kriegst. Normalerweise sollten sie aber auch die normale Version günstiger machen. Und meiner Meinung nach sollte EA sich eh überlegen zu sagen, hey, wenn du eine FIFA-Version schon hast, also die letzte, und du kaufst jetzt die neue, kriegst du sie halt dementsprechend günstiger. Mhm. Das wäre nah am Spieler, sage ich jetzt mal so. Anstatt zu sagen, ja, wir machen das jedes Jahr zum Vollpreistitel. Über welchen Publisher redest du noch? Ja, genau. Ja. Ich wollte nur mal nachhorchen. Das ist ja auch sowas. Madden beispielsweise, als Madden 16 rausgekommen ist, habe ich das ja ein paar Tage oder ein paar Wochen danach sogar, glaube ich, schon bekommen. Und habe vorher, weil es super billig im Angebot gewesen ist, Madden NFL 15 geholt. Das war dann noch kein Jahr alt. Ja. Mhm. Und dann wollte ich das im Multiplayer spielen. Und ich konnte nicht, dauern, ne? Weil die Server abgeschaltet gewesen sind. Nach da einem, sind die, da noch sind die richtig mal, heftig, ja. Noch nicht mal nach einem Jahr. Und da fällt mir echt eigentlich nichts mehr ein. Also es ist schon... Ja, es ist halt EA. Also das ist krass. Du musst irgendwie, kommen ja alle quartalsmäßig, kommt ja dann immer diese Meldung raus, welche Server abgeschaltet werden. Und die Liste bei EA ist jedes Mal so ellenlang. Das ist unfassbar. Mhm. Aber gut, das... Solange die Leute kaufen, wie doof. Das ist das Ding, solange die Leute kaufen. Wenn die Leute irgendwann nicht mehr kaufen, würde sich vielleicht ändern. es ist ja auch jetzt nicht so, dass das FIFA 16 und Battlefield und keine Ahnung, wie sie alle heißen, alles Kackspiele wären. Das kommt ja halt auch noch dazu, ne? Das ist ja jetzt noch so eine. Also ich krieg jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Ausschlag, wenn ich FIFA 16 spiele. Ja, aber im PGC zocken wir jetzt ja auch. Seit wie lange zocken wir jetzt das Battlefield 4? Seitdem es raus ist. Und das durchgehend. Und das regelmäßig. Ja. Früher einmal die Woche und jetzt im Wechsel mit Star Wars Battlefront. Was auch von EA ist. Was auch von EA ist, genau. Ja. Aber wir zocken es halt nachhaltig lang. Also wir sind nicht auf wie hieß das komische mit diesem Bankraubding? Battlefield Hardline. Und kam danach nicht auch noch eins? Achso, Battlefront kam danach. Hardline und dann kam Battlefront, genau. Ja gut, das ist Star Wars, das ist eh nochmal ein anderes Level. Anderes, genau. Ja. Dann, aber in Battlefield 4 zocken wir halt so lange, bis nichts mehr geht und das ist halt, ja. Und das ist jetzt bald, das genau. Das geht noch, ja. Ja, wer weiß, also ich will den Tag nicht vorm Abend loben, aber wenn Battlefield 1 scheiße ist, zocke ich weiter Battlefield 4. Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Also das würde dann so sein, sagen wir mal so. Genau. Dann haben sie noch einen großen Titel noch mal ein bisschen was zu gezeigt, und zwar Mass Effect Andromeda. Mehr als 10 Sekunden? Ich hab's nicht gesehen. Nee, haben sie nicht. Nicht mehr. Nee, nicht mehr als 10 Sekunden. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Das ist jetzt... Wann haben wir den letzten Podcast gemacht, Sören? Ja, es ist noch nicht... ein halbes Jahr her. Also, es war der Trailer, der EA Play 2016 Trailer ist genau 2 Minuten lang, beinhaltet zwar auch ein paar Spielszenen, ein paar Blicke, so was du so sehen kannst und sowas, aber halt auch viel von den Entwicklern und so weiter und so fort. Mhm. Aber das, was du gesehen hast, fand ich sah sehr, sehr gut aus und ich freue mich da auch irgendwie drauf, wobei ich mich da auch wieder frage, muss ich die Teile davor gespielt haben? Es ist ja im Endeffekt der dritte Mass Effect Teil. Wird wie immer sein, dass du schon nicht schlecht ist wahrscheinlich, aber die werden auch neue Leute ins Boot holen, von daher. Sie müssen neue Leute ins Boot holen. Ja. Sind ja wieder in der Zeit, guck mal, wann kam das letzte Mass Effect? Ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, so die Leute werden alt, kriegen Kinder, hören auf zu spielen, neue Kinder kommen, die kennen alle kein Mass Effect mehr. Die müssen ja gucken, dass sie wieder die Fanbase aufbauen. Wahrscheinlich haben sie es auch deshalb Mass Effect Andromeda genannt und nicht Mass Effect 3. 4 ist es doch, oder nicht? Ich glaube doch Mass Effect 3. Ja. Ach, okay, dann ist es Mass Effect 4. Sorry. War jetzt gerade irritiert. Ja. Nee, ja, also es ist wahrscheinlich dann. Gut, spekulieren. Ich habe nichts gesehen. Keine Ahnung. Ich muss mir das nochmal angucken. Aber ich bin halt ein bisschen erstaunt. Ich habe gedacht, die zeigen jetzt mal richtiges Gameplay oder so. Das haben wir ja letztes Mal schon bemängelt, dass man nichts sieht von dem Spiel. Was haben die in den letzten halben Jahren gemacht? Däumchen gedreht oder was? Ja. Wahrscheinlich wollen sie einfach noch nicht zu viel zeigen. Keine Ahnung. Wann kommt's raus? Keine Ahnung. Ah. Also ich glaube nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie dort irgendwie gezeigt haben oder gesagt haben, wann es kommt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall mal Ende nächstes Jahr mit Sicherheit wird und vorher nicht. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ende nächstes Jahr? Ja. Also für die Scorpio? Ja. Also dieses Jahr auf gar keinen Fall. Exklusiv on Scorpio. Für 2 Monate. Aber sollen sich ruhig Zeit lassen, ist auch egal. Dann... Ja, ey, wenn es gut wird, bin ich dabei. Ja. Also so ist ja nicht. Wenn es gut wird. Vielleicht mal Morddrohungen rausschicken, wenn es verschoben wird. Oh ja, genau. Like No Man's Sky. Mhm. So wie ich. Ich hab ihn gedroht mit tätlicher Gewalt und. So richtig so. Und Kornecken. Das bildet er sich auch ein, ja. Ja, skandalös. Wie kann er einfach ein Spiel verschieben? Unfassbar. Spiel verschieben. Was ist ein Fee? Kann mich einer aufklären? Sieht aus wie Limbo. Sieht aus wie Limbo. Im Bund. Ja, es stimmt. Also sieht so ein bisschen aus wie Limbo. Ist ein Indie-Spiel, von EA Originals. Keine Ahnung, das sind wahrscheinlich eher... Das ist das Indie-Studio von EA, wie Indie so ein Indie-Studio von EA auch sein kann. Ja, genau. Also es geht folgender, darf ich kurz? Ja, sicher. Gerne. Ich habe nämlich in einem anderen Podcast glücklicherweise gehört, wie das abläuft, weil vorher wusste ich es nämlich auch nicht. Letztes Jahr hatten wir ja Unravel, diesen Typen, der auf der Bühne gestanden hat, den wir alle gerne umarmen würden. Der war so geil, der Kerl, ja. Ja. Der war süß, ja. Und da hat die EA wohl gemerkt, oh, das kommt ganz gut an, wenn man irgendwelche Indie-Leute auf die Bühne stellt. Und jetzt haben sie es wieder getan. Und zwar gibt es dieses EA Originals. Ich weiß nicht genau, ob es so heißt. Ja. Aber die haben jedenfalls, machen das so, dass die ein Spiel mit einem Indie-Entwickler zusammen dann entwickeln und den finanziell unterstützen. Und am Ende der komplette Umsatz, beziehungsweise das komplette Revenue und der ganze Kram bei diesem Typen dann, bei diesem Studio dann trotzdem hängen bleibt. Also das muss wohl ein totales Charity-Ding von EA sein, weil die so lieb sind. Ja, aber das, also der Grundgedanke, aber der Grundgedanke dahinter ist nicht schlecht, das müsst ihr schon zugeben. Ja. Der Grundgedanke ist nicht schlecht. Verkaufst halt deine Seele. Ja, aber genau. Das ist wie, wie echte Musiker auch immer zu DSDS gehen würden. Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich, genau. Ja, muss man schauen, wie das so wird. Also, ich habe das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, was da genau passiert ist, aber ja. Aber das ist nochmal zum Spiel, nachdem wir uns jetzt über EA, Independent, Mafia, also das ist jetzt, wie ist wie Limbo in Bund oder wie oder was? Oder haben die also, was gezeigt? Ja, du schlüpfst wohl in die Rolle eines kleinen Wesens. Wie Limbo? Ja, in dem Fall ähnelt dieses Wesen eher wie so ein Fuchs, sag ich jetzt mal so. Aber es ist klein. Ja, genau. Es war ein kleiner Junge. Ja. Jetzt ist es ein kleiner Fuchs. Und das soll sehr viel auf Entdecken oder Entdeckungselemente auch beinhalten, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und an manchen Stellen wird es dann nötig sein zu schleichen und damit du halt. Ja, also es hat schon ein bisschen was von Limbo. Du hast gerade Limbo beschrieben. Genau. Es ist Limbo mit einem anderen Charakter. Ist aber auch 2D, ne? Es ist, es ist 2D. Der Unterschied zu Limbo, Limbo ist, glaube ich, nur schwarz-weiß, ne? Und in dem Fall ist ja, es halt genau. Limbo und bunt, hast du ja eben schon mal gesagt. Vor allem hat Limbo ganz böse Spinnen, da habe ich immer aufgehört. Sobald die Spinne kam, ich habe 10 Sekunden das Spiel gespielt. Weil dann kam die Spinne, habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Dann gehen wir einfach weiter. Dann gab es ein Roundup von Star Wars. Es wurde aber nicht wirklich irgendwie viel gesagt. Es wurde nur es wurden gezeigt. Die Studios vorgestellt, ne? Und es ist so ein Trailer, eigentlich ein Look-Ahead-Trailer ist gelaufen, wo halt nochmal Battlefront gezeigt wurde, wo auch Galaxy of Heroes gezeigt wurde und halt ein bisschen was von diesem von diesem erwarteten Titel von Dingsen hier. Viscerell, genau, Viscerell Entertainment. Aber so wirklich viel hat man nicht gesehen. Also eine Szene. Ja. Aber richtig. Die hat schon gereicht. Ja. Ich will dieses Ding. Ja, stimmt schon. Ich will keinen Shooter, ich will so ein Action-Adventure-Ding, sowas, was so ein bisschen in Richtung irgendwie so, keine Ahnung, nimm Nathan Drake und mach ihm eine Skin von Leia. Oh Gott, Ich muss meine Hose wieder anziehen. Ist mir so egal. Das wäre so geil einfach. Und ich glaube, die machen, sind da schon ewig am Rummachen. Und ich glaube, das wird richtig krass. Gott, ein Uncharted mit Star Wars. Wie geil wäre das denn? Das wäre, oh Gott, das will ich mir gar nicht ausmalen. Ja, so sowas in die Richtung halt, ne? So mit Action-Adventure-mäßig halt einfach. Ich brauche keine Shooter. Aber das wäre schon, das wäre gut. Was, jetzt denk nochmal einen Schritt weiter. Ein Witcher mit Star Wars. Oh nee, das ist zu viel. Nee, ich glaube, das wäre geil. Ja, das würde meinen Kopf komplett kaputt machen. Nee. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine so Knights of the Old Republic und so, wir kennen es doch. Ja. Knights of the Old Republic oder damals hat jemand von euch Star Wars Galaxies gespielt früher? Nein. Ich habe es in meiner Steam-Bibliothek, aber ich habe es nie gespielt. Und sowas in die Richtung, das wäre schon ganz schön krank. Und wie ist denn eure Meinung zu Force Unleashed? Kennt ihr das noch? Ja, ich kenne das. Ich habe das aber nicht wirklich viel gespielt. Ich fand die ja geil. Also ich, ganz ehrlich, also die hatten ihre Schwächen, aber ich fand die echt cool. Sowas hätte ich gerne nochmal. Ja, es geht ja so halb in die Richtung, bis halt ein Jedi. Ja. Ja. Sowas fände ich schon ganz geil. Weil das war ja nicht so weit weg. Und das war eine ultra geile Engine. Die war richtig Hammer. Das stimmt. Ja, ich glaube, dann haben wir alles bei EA, oder? VR halt, ne? Also, dass sie halt gesagt haben, dass sie jetzt irgendwie... ja, aber VR war ja überall irgendwo Thema. War auch nur Fliegen einfach, ne? Hieß TIE Fighter, X-Wing, fertig. Mir fällt da noch gerade was zu Microsoft. Wie wir einfach komplett vergessen haben, dass Microsoft die... Wie heißt denn dieses Ding? Oh. Die Oculus unterstützen will. Okay. Das haben wir einfach komplett vergessen. Ja, die Oculus ist ja auch kein Thema. Die Oculus ist ja viel zu teuer. Da kommen wir aber wieder zu der Strategie, was ich jetzt wieder nicht verstehe, weil die Oculus, und die haben doch aber trotzdem auch noch dieses, wie heißt denn das andere? HoloLens. HoloLens, genau. Was denn jetzt? Ja, das HoloLens ist ja eigentlich eine Brille, die Augmented Reality macht. Das habe ich richtig im Kopf, ne? Und die Oculus macht ja Virtual Reality. Um das mal zu splitten. So, genau. Ich habe ja damals schon gesagt, dass das HoloLens, ich krieg's nicht raus, dieses HoloLens-Ding, dass das eher was ist für CAD-Programmierer und so weiter und so fort und weniger für Gamer, weil die da mehr mit anfangen können. Ja. Das Oculus geht halt deutlich mehr in die Gamer-Richtung. Und in die Porno. Also ich möchte jetzt kein und die Porn, ja. Genau. Ich möchte jetzt keinen CAD-Entwickler sehen, der da wild fuchtelnd im Raum rumsteht und ich weiß, wo er steht. Das sieht bestimmt sehr lustig aus, wenn er da so einen Motor entwirft oder einen Würfel zeichnet oder sowas. Dafür ist das, glaube ich, eher was, aber das habe ich nicht. Ja, okay. Aber ich sehe Podcast trotzdem, Nummer 1. Da gibt es dann irgendwie trotzdem beides und also es ist schon ganz schön. Ja, aber es ist ja beides und Rüben alles so. Aber genau, es ist auch nur so halb. Das ist ja, also das ist wie immer bei Microsoft, es ist ja nicht ganz fix. Du hast halt, ja, wir machen sowas. Ja. Ihr macht viel, wenn ihr viel sagt, dann macht ihr alles. Ich sag nur, wie heißt dieser komische Typ mit Kinect, dieser kleine beängstigende Junge damals? Bestes Beispiel, Milo heißt er, genau. Ja, das ist immer das Gleiche bei denen. Lasst uns die sollen einfach mal was machen. VR nachher noch mal ein bisschen was zu sagen, weil da kommt ja nachher noch ein großes Thema, wo sich einige vielleicht drüber freuen und andere vielleicht nicht so. Wir gucken mal. EA durch. Dann habe ich hier noch Ubisoft auf der Liste. Und Ubisoft hat zum Beispiel Ghost Recon Wildlands noch mal ein bisschen was gezeigt. Einen Trailer und auch haben sie auch Gameplay gezeigt. Wobei, das haben sie, glaube ich, auch letztes Jahr schon gezeigt. Und mich ärgert das, ich warte einfach auf das Spiel, mich reizt es, wobei es für mich auch irgendwo ein The Division in Open World quasi ist, mit viel, viel mehr Gegend und was weiß ich nicht was, aber trotzdem glaube ich, dass dieses Spiel gar nicht so schlecht wird. Was habt ihr es gesehen? Ich kann mir unter dem Spiel immer noch nichts vorstellen, ich habe jetzt mir alle Trailer angeguckt. Ich werde mit dem Ding nicht warm. Warum auch immer. Keine Ahnung. Oh Gott. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Also ich habe so drei Titel, auf die ich mich extrem freue. Und Wildlands ist eins davon. Und ich habe gesagt, wenn die 50% von dem, was sie jetzt gezeigt haben, in dieser Demo umsetzen, dann reicht es mir schon. Weil ich finde es super einfach. Es ist einfach total so ein bisschen hat es mich erinnert an... wie heißt denn das, wo jetzt dieses total abgefahrene Open-World-Spiel, wo jetzt ein dritter Teil rausgekommen ist? Just Cause. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Und das aber im Multiplayer mit Leuten. Und dann kannst du dich oben, der eine legt sich auf den Berg und snipert. Dann sagt er, oh, da links ist einer, da hinten ist einer. Und du gehst schon mal vor, da hinten rum. Der andere kommt mit dem Hubschrauber irgendwo an oder mit dem Motorrad oder keine Ahnung was. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Natürlich war es wieder so eine typische Ubisoft-Präsentation mit wir reden im Multiplayer nur über das Spiel und nicht darüber, dass wir gestern gerade irgendwie, keine Ahnung, gesoffen haben und einen Kater haben, sondern nur so, yeah, on the left side, yeah, I got him. I heard this guy is pretty tough und so ein Kram, so richtig übertrieben, aber das wird richtig nett. Aber mich hat es ein bisschen an The Division in besser erinnert. Ja. Wie damals auch The Division auf der E3 halt. Ja, genau. Wie gesagt, nur mich ärgert, dass es jetzt, es wurde letztes Jahr auch schon was dazu gezeigt. Und ich möchte das jetzt spielen und oder ich hätte es jetzt gerne gespielt und ich weiß, es kommt am 6. Dezember. Und doch, das ist schon was, was mich dann reizt. Wenn ich halt, man muss gucken, ob man jetzt auch Singleplayer-mäßig irgendwie spielen kann, weil alleine stelle ich mir das ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel vor. Das weiß ich nicht genau. Kommt drauf an, wie sie es halt umgesetzt haben. Ja, also alleine sieht es dann wieder eher aus wie Far Cry mit Third Person. Ja, mich hat das mehr so an, wie hieß das? Mercenaries erinnert. Stimmt. Oh. Ja. Stimmt. Mich hat das so ein bisschen an Mercenaries erinnert. Das fand ich ziemlich cool. Und das ist wieder ich der Moment, wo die ganzen Jungen draußen denken, wovon reden die gerade? ja, Mercenaries halt. Ein Open-World-Spiel, wo du auf einer Insel warst und quasi dort Widerstand geleistet hast. Googelt es. Genau, googelt es einfach. Es war ein sehr, sehr cooles Spiel, fand ich. Mhm. Seiner Zeit weit voraus. Cool, ja. Sah eine Scheiße aus. Ja. Das stimmt, war cool. Dann haben sie ein Spiel angekündigt, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann. Und ich habe, glaube ich, das gerade mit dem Release durcheinander gekriegt, weil Wildlands kommt am 7. März. Sorry, nicht am 6. Dezember, weil am 6. Dezember kommt nämlich South Park The Fractured But Whole. Kann ich gar nichts mit anfangen, sorry. Ja, für South Park sind wir auch gefühlt 15 Jahre zu alt, also... Das ja, Ding war sowas von keine Ahnung. Ey. Oh, ich fand die, ich fand diese Präsentation dazu eigentlich ganz witzig, weil ja. The Fractured But Whole scheint irgendwie was auch mit Superhelden und so zu tun zu haben und dann fiel auf einmal dieses Wort Civil War und eigentlich wollte Marvel für den neuen Film ja The Fractured But Whole nehmen, ging aber nicht, weil den hatten sie ja schon für South Park geblockt, also haben sie den Film halt Civil War genannt und bla bla. Naja, auf jeden Fall war das nicht so meint. Ich bin halt nicht dieser South Park-Typ. Ganz interessante Geschichte ist aber, wer jetzt den ersten Teil, also es ist ja der zweite Teil, der erste hieß Stick of Truth und den kriegst du, wenn du jetzt vorbestellst auf jeden Fall, kriegst du den Vorgänger quasi gratis dazu. Oh, das ist cool. Ja, auf der einen Seite ist es cool, auf der anderen Seite finde ich es demjenigen, der es gekauft hat und der es schon gespielt hat, dem gegenüber, finde ich es unfair. Aber wieso denn? Da ich nicht diese Person bin, ist mir das gerade egal. Der hat es doch dann auch schon von der Ewigkeit gespielt. Das ist ungekauft. Ja. Ist ja jetzt auch schon 2 Jahre her, meine ich. 3? So. Ja, aber trotzdem irgendwie, weißt du hast, wenn du jetzt zum Beispiel eine Fanbase hast dahinter, die sagt, oh, ich will das Spiel sofort und kauf das und was weiß ich nicht was und 2 Jahre später oder was weiß ich nicht was, gibst du den Nachfolger und du kriegst das andere gleich kostenlos dazu. Für welche Konsolen denn? Also für die Current Gen, also PS4 und... PS4, Xbox One und PC. Und die Stick of Truth dann auch für die PS4 und Xbox One. Ja, dann ist es doch ein fairer Deal, weil die waren ja vorher nur auf der PS3 und Xbox 360. Ja, die gab's nicht. Die gab's nämlich nicht. Okay. Also weiß ich auch nicht, wie sie das dann machen. Da wird es irgendwie nochmal remastered oder was? Keine Ahnung. Muss ja. Also bei der PS4 wahrscheinlich, ja. Komisch. ja, stimmt. Ja, das ist wieder das andere, was bei der Xbox ziemlich geil ist. Bei der Xbox wahrscheinlich nicht. Da gibt es dann dieses andere Ding da. Also ich muss dazu, zu South Park muss ich sagen, ich habe 2 Folgen davon geguckt oder so und konnte irgendwie auch nicht besonders viel damit anfangen. Habe mich auch nie so damit befasst, aber ich habe den ersten Teil so zur Hälfte durchgespielt. Zur Hälfte durch. Mhm. Und der war super, super geil. Total lustig. Geiles Spiel, geile Mechanik. Alles total super. Ein richtig, richtig geiles Rollenspiel. Super cool. Habe ich nicht gedacht. Okay. Obwohl ich mit dieser Welt noch nicht mal was anfangen kann. Und ich habe keinen, also selbst wenn du die Gags dann verstehst, weil du die Charaktere kennst, muss es ja noch geiler sein. Aber ich fand es echt richtig gut und sehr lustig. Okay. Ganz unter der Gürtellinie krass. Logischerweise. Ja, das ist genau, das ist Pipi-Kaka-Humor in allerbester Güte. Also das war South Park schon immer. Das Einzige, was ich weiß, dass Kenny immer stirbt. Mehr weiß ich aber auch nicht. Ja. Spoiler. Apropos Spoiler. Nein, nächstes Spiel, wobei geht jetzt nicht. Der ist aber verreckt jetzt, ne? Ja, ich weiß, der ist total verreckt. Geht nicht um Spiele, sondern geht jetzt um DLCs. Man könnte jetzt sagen, zum Destiny von Ubisoft? Nein. ist jetzt vielleicht auch ein bisschen makaber gesagt. Aber beängstigend nah dran. Ja. Wir kommen zu The Division. Ubisoft hat auch ein bisschen was zu Division gezeigt. Und zwar einmal nochmal ein Trailer zu dem neuen oder nächsten DLC Underground oder Untergrund, der am 2. August für die PS4 kommt und am 28. Juni bereits für die Xbox One und für PC. Die haben also dort einen wesentlichen Vorsprung. Gut, und sie haben noch das nächste DLC angekündigt, das hieß Survival, und den Trailer fand ich ziemlich gut. Wobei ich bei mir immer sagen muss, oder ich muss für mich sagen, wenn ich die Story soweit durch habe oder ich habe die Missionen alle gemacht und wie auch immer, wird das Spiel für mich irgendwie langweilig. Ich bin nicht dieser Typ, der da im Endgame groß grindet und sammelt und hast du nicht gesehen. Das Problem hatte ich bei Destiny, wobei bei Destiny auch noch die Geschichte schlecht erzählt war. Das hatte ich, fand ich jetzt bei The Division nicht. The Division nicht, hat mich bis zum Ende hin gut unterhalten. Ja, aber trotzdem ist der Vergleich gar nicht so schlecht, weil wie gesagt, im Endgame sind für mich beide Spiele eigentlich eher langweilig. Also mich hat The Division vor dem Endgame verloren. Okay. Du hast es ja mitgekriegt, mit dem Kai gezockt und sobald der 2 Level über mir war, war bei mir der Spielspaß komplett weg. Bei 2 Leveln. Also das fand ich schon ein bisschen, bisschen heftig. Also das, also gerade jetzt in den höheren Regionen, so 17, 18, 19, so da merkst du halt dann schon, ey, dass du da teilweise, stehst du da nichts, ich guck jetzt mal zu und warte, bis ihr immer durch seid und drehe so lange Däumchen, weil sonst werde ich bei jedem ersten Schuss erschossen. So, und das nimmt mir halt den Spielspaß. So, ja, man das muss ist halt schon ein bisschen vom Balancing ein bisschen suboptimal. Wenn du es davor, also vor dem Endgame mit jemandem zusammenspielen willst, bevor du 30 bist, sagen wir mal so, musst du halt gucken, dass der möglichst ein Level irgendwie habt oder nah dran sind. Wobei 2 Level auseinander, finde ich, geht immer noch relativ gut. Ja, also 2, 3 waren es immer. Sobald das größer ist als 5 Level, hast du ja immer, dass die Gegner 5 Level unter dem Höchstleveligen sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel Level 15 hast und ich habe Level 30, dann sind die Gegner, die du triffst, Level 25. So, und die erschießen dich mit einer Pistole mit einem Schuss. So, das exakt. Ist, dass da kein Spaß bei hochkommt, das ist mir vollkommen klar. Das ist mir zum Beispiel auch bewusst. Ja. Ich meine, für Leute, die jeden Tag nach der Schule zocken können, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, aber für mich als Mensch, der arbeiten geht und nur unregelmäßig mal an so einem Spiel teilhaben kann, schwierig. Ja, aber ich habe auch bis zum Endgame relativ viel alleine gespielt. Also ich finde, du kannst dieses Spiel auch sehr gut alleine spielen. Ich bin nicht so der Alleine-Spieler. Ich brauche immer einen, der neben mir läuft, mit dem ich Spürkes machen kann. Und bin nicht so der stringente Durchzocker dann, außer jetzt bei Uncharted, aber ich will halt die Zeit, die ich habe, zum Spaß haben genießen und nicht stringent da durchlaufen. Ich muss das Spiel jetzt durchzocken. Da bin ich zu alt für. Ja, dann hat... Der Basti wollte was sagen. Ich habe diese Ankündigung und die Trailer habe ich nicht verstanden, was daran irgendwie, was mir das sagen soll. Also ich habe nicht verstanden, was da jetzt passiert. Oder was da neu dazu kommt. Also bei Untergrund kann ich mich nicht dran erinnern, dass sie da was viel Gutes gesagt haben. Bei Survival wird es so sein, dass das Überleben im Vordergrund steht. Also sie haben auch wirklich nicht, wenn ich mich richtig dran erinnere, nicht viel dazu gesagt, sondern sie haben einfach die Trailer hauptsächlich gezeigt. Und dort ist es wohl so, dass nach einem starken Blizzard die Ressourcen in New York sehr knapp werden. Und du halt jeder schauen muss, wo er da bleibt und wie er überlebt und wie auch immer. Okay. Und, ich dachte, das wäre schon die ganze Zeit so gewesen. Ja, aber nach dem Blizzard wohl noch irgendwie noch schlimmer. Also die haben dann teilweise keinen Kontakt mehr untereinander und so weiter und so fort. Also es sah im Trailer ganz gut aus, aber was nachher mit dem DLC kommt, haben sie natürlich nicht gesagt. Ja, klar. Ja. Dann haben sie aber noch Eagle Flight gezeigt. Also Ubisoft hat natürlich dann auch ist auf VR umgesprungen Und das erste, was war, war Eagle Flight. Und das fand ich eigentlich ziemlich lustig oder sehr amüsant. Wobei das, glaube ich, sehr Oculus oder es waren ja, oder der Gründer von Oculus, dieser Palmer Luckey oder wie der heißt, der war dabei. Und dann noch drei. Und dann haben die halt Capture the Flag mit Adlern gespielt. Also du hast so einen Adler gespielt und bist dann da durch die Gegend geflogen und das halt in virtueller Realität. Das fand ich irgendwie, das sah schon ganz, sah irgendwie ganz cool aus. Stell ich mir ganz lustig vor, so als Partyspiel oder wie auch immer. Oder wenn du abends, was weiß ich, Freitagabends mit einem Bier auf der Couch und spielst dann mit deinen Freunden irgendwie dieses Capture the Flag mit Adlern. Das stell ich mir ganz lustig vor. Ich stell mir das lustig vor, wie du das Spiel spielst mit einem Bier in der Hand. Ja, okay. Ich stell mir das lustig vor, wie du vier Oculus Rift nebeneinander liegen hast. Ja. Ist auch geil, stell dir mal vor, die stehen so im Viereck zueinander und alle wollen gleichzeitig die Flagge knallen. So und zerstören sich gleichzeitig die Oculus. Wir haben jetzt die Oculus Rift gekauft, aber wir haben mal kein Geld mehr dafür. Tut mir leid. Genau. Wir haben nur Oculus Rift. Dann, wir trinken virtuell. Dann sind sie weitergegangen und haben einen Star Trek Titel gezeigt. Star Trek Bridge Crew. Was irgendwie, was ganz lustig war, weil da Bitch dieser, oder Bridge? Bridge. Nicht Bitch, okay. Bridge. da kannst du dann mit einer Mannschaft, also mit deinen Freunden zum Beispiel, ein Raumschiff durch das Star Trek-Universum fliegen. Und da war dann zum Beispiel dieser LeVar Burton dabei, der ja Geordi LaForge spielt. Der war auch auf der Bühne und die haben dann halt, er sagt, das ist also als Schauspieler stellst du dir halt immer nur, musst du ganz viel Vorstellungskraft haben, weil du dir halt vorstellst, wenn du da auf diesen Tasten rumdrückst, weil da sind ja normalerweise keine Tasten. Und bei diesem VR-Erlebnis ist es wohl wirklich so, dass es so ist, wie du brauchst es dir nicht vorstellen, weil du bist da wirklich drinne. Aber du sitzt dann da auf der Brücke und der eine ist dann da irgendwie der Techniker und der andere ist dann der Captain und der andere feuert die Torpedos oder keine Ahnung. Ja. Dann musst du aber halt auch einige Freunde haben, die dann da spielen, weil wenn ich mir jetzt überlege, so ein Raumschiff braucht ja mehr als 2-3 Leute, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie die das machen. Ich überlege gerade, also er drückt ja dann immer noch keine Tasten. Er sieht nur Tasten, die er draufdrücken könnte und drückt trotzdem nur in der Luft. Ja, genau. Na, auf jeden Fall sah es irgendwie ganz, ganz lustig aus, aber ich kann da irgendwie, das ist, ja, Multiplayer. Also ich fand Bitch Crew deutlich besser. Außerdem ist Geordi LaForge doch eh blind, als ob der irgendwelche Tasten sehen würde. Das stimmt doch gar nicht. Jetzt raff ich das. Geordi LaForge ist der Cyclops aus Star Trek. Ja, so ein. Der hat auch überhaupt nicht seinen Visor auf. Ich hab ihn gar nicht erkannt. Wer ist der Typ? Der hat keinen Visor auf. Ja, genau. Was soll das? Ja. Es sah ultra scheiße aus übrigens, aber ich glaube, es ist trotzdem total lustig. Ich stelle mir es auch lustig vor, aber wie gesagt, du musst dann bestimmt, was weiß ich, ich glaube, das macht dann eher, also das macht alleine zum Beispiel keinen Sinn auf der Couch, sondern da brauchst du dann auch wieder 3-4 Leute, mit denen du dich abends irgendwie verabredest, die dann jeder vor seiner Konsole sitzen, damit du dann dieses Spiel halt dementsprechend spielst. Das heißt, du musst die Leute auch dementsprechend haben, die alle dieses VR-Ding zu Hause haben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, oder bisher war da ja nur die Rede von Oculus. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das irgendwie auf die PlayStation kommt oder wie auch immer. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie dieses Space Commander oder Space Command oder wie das heißt, das es für iOS und so gibt. Kennst du das? Vom Namen her. Wo du mit den Leuten im selben Raum sitzt und dann hast du quasi so kurze Infos, die auf deinem Bildschirm stehen und dann sagst du immer so, oh, die Radkonfiguration auf 3 stellen oder irgendwas und dein Kumpel, der neben dir sitzt, sieht auf seinem Handy dann irgendwo Radkonfiguration und musst es dann einstellen und dann wird immer hektischer und du musst immer dir Kommandos zurufen. So ähnlich stelle ich mir das vor, das ist bestimmt lustig, die ganze Zeit so Raumzeitkontinuum, irgendwas. Schon geil. Ja, weiß ich nicht. Ja schon. Kann lustig sein. Kann lustig sein, aber mehr wahrscheinlich auch. Auch wieder mit Bier halt. Ja, und dann jetzt muss man dann die Komponente des Twitch-Livestreams noch mit bedenken, aber dann nicht den Stream, das, was sie spielen, sondern wie sie spielen über Webcam halt. Das finde ich viel lustiger, als das Gameplay zu sehen. Ja, stimmt. Da steht dann einer in Schlapperhose oder Unterhose und mit seinem VR auf. Schön im Schlipper, mit schön die Bolognese auf dem Ripphemd und macht dann eine Uhura. Das war richtig geil. Ey, wenn du überlegst, wie krass du die Leute verarschen kannst, wenn die VR spielen und du kommst in das Zimmer und was weiß ich, machst einfach so irgendwo Käsedip irgendwo hin oder so und dann greift er da in Jordi LaForge sitzt da und greift in den Käsedip, wenn er irgendwo rumtippen will oder so. Geil. Genau. Das wird lustig. Das wird ein ganz eigenes Spiel noch. Das wird noch ein ganz, das wird das Käsedip-Spiel. Ja. Käsedip VR. Nächstes Spiel. For Honor. Honor. Honor. Ist das hier? Honor. Oh, Honor. Ist das mit den Rittern? Das ist mit Rittern, mit Wikingern, mit Samurais. Ja. Ach, lame. Ja, sie haben Cinematic Trailer gezeigt und Wahnsinn. Ein bisschen Gameplay gezeigt. Kommt am 14. Februar, aber reizt ja, nicht. Weiter. Ach so, genau. Dann haben sie Grow Up gezeigt. Das weiter. Ist der Nachfolger von Grow Home. Grow Home. Mit diesem Roboter, mit diesem roten, der da. Grow weiter. Home ist bestimmt von Snoop Dogg. Ja, okay. Dann haben sie Trials of the Blood Dragon gezeigt. Das ist aber nicht das Trials mit dem Moped, das ist was anderes, ne? Doch. Doch. Ach Quatsch, echt? Genau das. Ja. Mit Blood Dragon kombiniert. Was ist Blood Dragon? Far Cry Blood Dragon, das abgedrehte Psychedelic. Ach krass, okay, Spiel. Das ist cool. Und das in Kombination mit, gibt's ab sofort übrigens, seit heute schon zum Runterladen. Auf der Xbox One. Ist im Moment, PS4, Xbox One und PC. PS4 im Moment sogar im Angebot 14,99 anstatt 19,99. Halt auf die Fresse, jetzt muss ich schon wieder Geld ausgeben. Wir kommen ja noch zu Sony, ne? Das wird ein richtig teurer Abend für mich. Das wird ein richtig teurer Abend. Wir gleichen das meiner Frau. Egal. Dann sind sie nochmal auf den Assassin's Creed Film eingegangen, also haben da nochmal einen Trailer zugezeigt. Boah, bin ich auch überskeptisch, ne? Ja, ich bin auch skeptisch. Also bei allen. Ich mag ja den Michael Fassbender, ne? Aber. Ja, muss man mal abwarten. Habt ihr den Animus gesehen? Der sah ja cool aus. Ja, aber das haben sie cool gemacht. Aber das ist kein Animus. Nee, das ist Dr. Octopus ist das. Ja. Aber fest stationär. Ja. Aber die Idee ist ja schon, aber es ist nicht Animus. Richtig. Ja, egal. Oh Gott, wir nerden schon wieder weiter. Dann kam ein Titel, der wahrscheinlich auch für viele sagen, oh, einfach weiter weg damit. Watch Dogs 2. Ja, haben wir, ist ein E3-Trailer, müssen wir dann nochmal im Oktober besprechen, wie es dann aussieht. Ja, also für mich, ich habe Watch Dogs durchgespielt und auch der zweite Teil wird mich garantiert interessieren, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das Setting cool, es ist ein bisschen lockerer, ein bisschen frischer. Ja, wobei sich viele ja schon über die Charaktere aufgeregt haben. Ja, und, Gott, dann nicht ey, viele regen sich auch über weibliche Fußballkommentatoren bei der Europameisterschaft auf. Also ich finde es aber einfach, ich habe gemerkt, ich bin offensichtlich nicht die Zielgruppe, weil ich habe das Gefühl, das Spiel ist für 16- bis 25-Jährige maximal gemacht. Für alle, die noch keinen Hackers geguckt haben. Weil dieses, also ganz ehrlich, das ist mir zu überzogen gewesen. Diese Szene, wo der auf dem Dach gestanden hat mit diesem Typen, der aussieht wie ein Sadomaso-Typ mit einem LCD-Bildschirm im Gesicht. Da ist mir nichts mehr eingefallen. Das ist mir einfach zu krass bekloppt. Der Typ war wirklich irgendwie schon ein bisschen krass. Aber trotzdem reizt es mich. Ja, mich auch total. Also das Setting finde ich total geil und ich finde die Stadt interessant und Grafik-Downgrade kommt sowieso. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja, aber ich finde, wenn sie auf dem ersten Teil, da hat mich halt Aiden Pierce unglaublich abgefuckt, der Typ, der einfach Leute ermordet, weil er ihnen mal hinterherfährt und keine Ahnung. Ich fand ihn ganz schlimm, diesen Protagonisten und dieses Rumgeballere und Assassin's Creed, der erste Teil gegenüber dem zweiten, ist auch ein ganz schön krasser Sprung gewesen. Mhm. Könnte sein, dass es hier auch passiert, dass sie jetzt im ersten sich ausgetobt haben und geguckt haben, wie geht denn das eigentlich, so ein Spiel machen? Mhm. Und jetzt haben sie es gemerkt und sagen, wir machen jetzt mal so ein Spiel. Ja, der erste, da hast du halt schon gemerkt, dass da super viel Potenzial ist und vielleicht kriegen sie jetzt wirklich über Assassin's Creed den Flow auch mit rein, der halt so gefühlt, es war halt erst noch ein bisschen stockig und ein bisschen steif und das sah alles ein bisschen lockerer aus, ein bisschen lebendiger, um ehrlich zu sein, weil das war, Teil 1 war schon sehr dystopisch. Ja, und du wirst ja auch irgendwie alles hacken können, also wirklich jedes Auto und keine Ahnung was, ich auch jeden der da rumläuft. Das war ja im ersten Teil nicht so, da warst du ja schon so ein bisschen begrenzt. Und jetzt soll das halt nochmal irgendwie anders sein. Und das, was sie gezeigt haben, auch in dem Gameplay-Trailer, fand ich schon sehr interessant. Also das ist auf jeden Fall ein Titel, den ich im Auge behalten werde. Ja, also sehe ich ähnlich. Und ich fand, was ich richtig geil fand, war dieses Parcours und das Gekämpfe und so. Ja. Das haben sie mal echt ordentlich umgesetzt. Das sah echt gut aus. Von den Animationen her und wie er sich bewegt hat über verschiedene Dächer und alles Mögliche. Wer isst da gerade Chips? Das könnte schon Bock haben, Bock machen. Habe ich gerade Chips gehört? Oder, yes. Oder war es doch der Stuart? Hallo. Hallo. Der Stuart ist dazu gekommen. Hallo Stuart. Na? Wir sind pack grade... die Chips weg. Genau, sind hier nicht mal reingemacht. Pack die Chips weg, genau. Wir haben gerade über Watch Dogs 2 gesprochen. Ganz nebenbei übrigens, ne, weil wir ja immer so schön von Konsolenexklusivität sprechen. Die Spieler auf der PS4 werden alle DLCs von Watch Dogs 2 30 Tage vorab erhalten. Toll. Die mich so ein Scheiß gar nicht interessiert. Ich werd so verrückt gerade. Hab schon vorbestellt. Mein Finger zittert. Und kaum ist der Stuart da, geht's hier richtig los. Ganz nebenbei haben sie übrigens auch erwähnt, dass Watch Dogs verfilmt wird. Als Film stelle ich mir das übrigens auch ziemlich cool vor, wenn er denn gut gemacht ist. Kennst du Hackers? Ja, aber den fand ich nicht cool. Hast du ihn gesehen? Ja einen Snowden-Download will ich ja haben. Snowden-DLC. Snowden-DLC. Oh ja, da hätte ich auch Bock drauf. Ist ja geil. Ja. Dann haben sie noch, wie spricht man das jetzt aus? Steep. Steep vorgestellt. Ja, ein Winter- und Berg-Extremsportarten-Spiel. Oh. Mhm. Echt? Ja, mit Skiern und Snowboards oder nur mit Snowboards und Skiern, Snowboard, Wingsuit fliegen, Gleitschirm fliegen, ja. Das erste Wingsuit fliegen im Winter. Erste ohne Open Thermik. World Wintersportspiel im Multiplayer, bla. Oh, gab's aber lange nicht mehr, ne? Aber haben will. Ja, also da, weil lange nicht gab. Interessant, ja. Was ich cool finde, ist, dass es dort, das Ingame quasi, hast du einen Videoeditor. Und das stelle ich mir irgendwie noch so ganz lustig vor, wenn du da erstmal so einen Berg richtig abgefahren, runtergefahren bist oder runtergeflogen oder wie auch immer. Also in dem Trailer sah das ziemlich cool aus. Das heißt, du kannst irgendwie... eine eigene Fail-Compilation erstellen. Ja, genau. Cool. Ja. Das ist für mich. Kommt im Dezember 2016. Also ist auch nicht mehr so lange hin. Sah das denn gut aus, oder? Ich fand, das sah nicht schlecht aus. Jo. Also ich finde das, mich ein bisschen an Snow. Hieß es nicht einfach nur Snow? Dass es mal Snow gegeben hat? Eins der auf der Xbox 360 damals oder so. Einfach so ein Snowboard-Ding, das richtig gut ausgesehen hat. Daran hat es mich irgendwie ein bisschen erinnert. Das ist echt, könnte schön sein. Ist schon echt lange her, als es sowas gegeben hat. Mal wieder Bock darauf. Viele haben ja auf dieses SSX war das letzte, was mir dazu einfallen würde. Da haben auch viele halt auf den neuen Teil wohl irgendwie gewartet. Der ist es aber nicht geworden, aber ich fand es zum Beispiel ganz cool in diesem Gameplay-Trailer, da fliegen die mit dem Windsuit diesen Berg da runter und dann fliegen die da durch so, also durch echt enge Schluchten und hast du nicht gesehen. Das war schon irgendwie beeindruckend. Ja, da macht dieses Videoding macht dann halt auch ultra Sinn. Ich meine, guck da mal YouTube an, was da für Videos sind von den Wingsuit-Typen und von den Wintersportlern und so weiter und so fort. Das ist schon, das ist schon interessant. Also das, wie gesagt, ich fand's sah nicht so schlecht aus. Und das war quasi das Letzte, was Ubisoft dort gezeigt hat. Ja. Gut, kommen wir zu Bethesda, die natürlich auch ihre PK auf der E3 hatten. Die zwei Spiele, die ich nur mal eben kurz anreiße oder nur kurz was gesagt habe, Quake Champions und The Elder Scrolls Legends haben sie kurz was gezeigt, da die Titel aber nur für Windows, Mac, iOS und Android oder keine Ahnung was irgendwie rauskommen, können wir die, glaube ich, getrost überspringen. Naja, also Quake Champions würde ich jetzt nicht überspringen wollen, weil das ist ja mal wieder ein richtiger ESL-Titel. Aber das ist ganz cool. Also ich finde einfach nur cool, dass es nochmal macht. Ja. Mehr muss man da auch nicht erwähnen. Ist das nicht PC-only eigentlich? Ja, genau, das ist PC-only. Aber es ist cool. Ja. Ja, also ich komme mit diesen, mit da konnte ich nie was so richtig mit anfangen. Mein letztes Projekt war Quake 3 Arena auf dem Dreamcast. Okay. 33K Modem. Juhu. Hast eine Wahnsinns-Ping gehabt. Ja. Wahrscheinlich. Ja, man kann Schnitte gesehen gegen die US-Amerikaner mit ihrem 56K Modem, das verbaut war. Okay. Okay, Naja, Facts, die keiner braucht. das ist selbst noch vor meiner Zeit. Ach komm, Jüngling. Jüngling, ja. Naja. Dann haben sie einiges zu Fallout gezeigt, zum Beispiel das Fallout Shelter, das Mobile Game, sage ich jetzt mal, auch auf PC kommt. Echt? Und ja. Und einige DLCs zu Fallout 4 und so weiter haben sie halt auch dementsprechend angekündigt. Also drei Add-ons haben sie irgendwie angekündigt: Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop und Nuka World. Naja. Da ich bei Fallout noch lange nicht durch bin, weil ich jetzt ganze Zeit lang nicht spiele, kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Ist das Aber dann immer noch so buggy eigentlich? also ich habe bisher noch keine Bugs gehabt. Okay. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich fand das sehr, sehr rund. Also das, was ich gespielt habe bis jetzt. Okay. Ja. Ja, dann haben sie angekündigt, dass The Elder Scrolls Skyrim als Remastered auf die Next-Gen-Konsolen oder die Current-Gen-Konsolen kommt. Und zwar schon am 28. Oktober. Mit Mod-Support oder ohne? Mit Mod-Support. Das ist natürlich geil. Wobei ich mich immer noch frage, wie das auf einer Konsole funktioniert mit dem Mod-Support. Ich frage mich, wie sie das leistungstechnisch hinkriegen, weil wenn du mal so die üblen Mods siehst von Skyrim, boah, das zwingt ja selbst den potentesten PC in die Knie. Da Ja, bin ich mal also gespannt, wie die ich es denke mal, dass hinkriegen. es da nur eine Auswahl zu geben wird oder wie auch immer. Lass uns überraschen. Ja. Ich meine, finde ich per se nicht schlecht. Puh, noch ein Remaster brauche ich eigentlich nicht, aber. Für Ach, jemanden, mei. der es nicht gespielt hat, der jetzt zum Beispiel erst Ja, auf die PS4 genau. oder auf die Xbox One gekommen ist oder wie auch immer, für den kann das natürlich durchaus interessant sein. Und Skyrim Ich ist habe ja es damals nun. auch nicht gespielt. Also Aber ich das ist habe wahrscheinlich so ein Zeitenmonster wahrscheinlich, ne? Mit 200 plus Stunden, oder? wahrscheinlich. Ja. So ein richtiges Biest. Da habe ich schon eins zu Hause, danke. Sage ich nichts. Ist gerade gekommen. Dann hast du falsch verstanden. Hat Bethesda noch Prey angekündigt. Ja, ist das der zweite Teil? Also es hieß nur Prey, soll aber wohl eventuell der zweite Teil sein, keine Ahnung. Also ich weiß, dass ja früher immer gewartet wurde, dass unbedingt ein zweiter Teil angekündigt wurde. Ich habe den ersten aber auch nie gespielt. Ich Ich habe auch nur gehört, nicht. dass der eine relativ große Fanbase hat. Ich auch nicht. Aber den Trailer, den ich da gesehen habe, der sah irgendwie schon irgendwie ziemlich cool aus. Okay. Da Leider nicht sitzen. ja, muss man mal abwarten, was da so bei kommt. Ist doch von DJ Bobo, oder? Prey. Genau, das ist von DJ. Das hast du genau richtig erkannt. So. Sehr gut. Könnt ihr Dann. den Move noch? Nein, konnte Natürlich. ich noch nie. Konnte ich noch nie. Habe ich auch nie Genau, die gehört. MC Hammer Gedächtnispumphose. Ja, Ja. genau. Dann haben sie Dishonored 2, also sie haben natürlich noch mehr gezeigt, aber was dann noch interessant war, fand ich Dishonored 2. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, kann da also nicht wirklich viel zu sagen, aber Und der ist gut. den zweiten, was ich da jetzt gesehen habe, das sah schon sehr, sehr cool aus. Was machen Sie jetzt anders im Gegensatz zum ersten Teil? Da ich den ersten Teil nicht gespielt habe, kann ich es nicht beantworten. Also der zweite Teil spielt auf jeden Fall einige Jahre hinter dem ersten. Ich weiß nicht, ob das 10 oder 15 Jahre ist, was sie da gesagt haben. Und du hast halt auch so ein Charaktersystem, wo du deinen Spieler weiterentwickelst und dann neue Fähigkeiten kriegst. Und es gibt so einen Schattenangriff und sogar, also es sah schon, du hast, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Level dort dementsprechend zu bestehen. Und kommt übrigens am 11. November. Das war ja schon im ersten so. Also da kannst du jetzt ja theoretisch irgendwie komplett von vorne bis hinten mit Endbossen und allem komplett auf irgendwie pazifistisch durchspielen. Also man muss niemanden umbringen wohl, was bei anderen Okay. Spielen ja nicht unbedingt so Ja. ist. Ein Freund von mir spielt das halt so irgendwie, das ist so seine Herausforderung irgendwie. Und es geht. Okay. Fand ich cool. Dafür habe ich immer nicht so die Geduld, aber das ist schon ein klasse Spiel. Also sollte man sich mal angucken. Sollte der erste, ist der erste Teil nicht sogar nochmal remastered rausgekommen? Ich weiß es nicht. Das ist er. Genau. Und PS Plus auf der PS3 ist er auch noch. Da spiele ich das gerade. Okay. Bin da ja nicht so. Also empfehlenswert, gut zu wissen. Ja, durchaus. Mal was anderes. Okay. Gut. Vielleicht doch mal probieren. Ja, unbedingt. Schönes Sneak-Spiel. Mhm. Ja, das dann war haben dann wir quasi die ganzen Bethesda. Dann haben wir, glaube ich, die ganzen PKs, die bis zum jetzigen Zeitpunkt waren. Kommt eigentlich heute noch irgendwie was? Ich weiß es gar nicht. Wie hieß der nochmal der Podcast hier? Also der Grafikstil hier von Dishonored 2 ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes jetzt geworden. Ne? Der ist ja so ein bisschen eher so wie, ja, also ich habe es nicht gespielt, aber von den Videos hier, das Telltale-Spiel, Game of Thrones. Dieses so ein bisschen Gemäldeartige. Fand ich also im Spiel nicht, was ich jetzt gesehen habe bei Dishonored 2. Nee. Mm-mm. Also beim ersten ist es schon recht stark, so mit diesen ganzen Outlines und so weiter. Das ging, glaube ich. Also das, was ich jetzt im Kopf habe, ging das eigentlich im zweiten Teil, was man da gesehen hat. Muss man mal gucken. Mal abwarten. Wir haben auf jeden Fall alle bis jetzt stattfindenden PKs, die für uns irgendwie erwähnenswert waren, durch. Sodass wir, glaube ich, jetzt zu einem großen kommen, wo wir, glaube ich, auch am längsten drüber reden werden. Und wir reden, glaube ich, jetzt schon irgendwie anderthalb Stunden. 1,30. Ja, super. Also mit ohne Vorgelaber, denke ich, sind wir bei 1,30. Ja. Wir kommen nämlich jetzt zur Sony-PK. Habt ihr die alle gesehen? Klar. Jo. Also live. Ich fand den Anfang absolut geil. Haben die da unten so ein, also du siehst also diesen so einen Typen da auf die Bühne kommen, wo du erstmal denkst, was ist das für ein Kerl? Der läuft dann da so durch die Gegend und als ich dann geschnallt habe, dass er da in diesen Orchestergraben geht und quasi der Dirigent von dem Orchester war, fiel mir erstmal die Kinnlade runter und dann legen die los mit einem musikalischen Feuerwerk, das muss man so sagen. Das fand ich schon richtig geil. Ich fand allgemein das Setting, dass sie in einem Theater waren, das hat alles das ganze Auftreten nochmal angehoben. Ja, und dann, wie du schon sagst, dann kommt der Dirigent da rein, marschiert schön zu seinem Orchester und beim Anschlagen standen mir die Haare wirklich komplett hoch. Auch mit überall. Auch mit diesem Männerchor dabei und so, das war wirklich, wirklich cool. Und als man dann... Habt ihr es auch gehabt, dass ihr versucht habt, dieses Theme rauszuhören, was sie denn da jetzt spielen? Und ich kam beim Teufel nicht drauf. Ich kam nicht drauf. Und dann hat man es gesehen. Ja, und dann hat man es gesehen. Das dann war vieles krass. Also, wobei, du hast es ja nicht mal gleich gesehen. Also übrigens kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich da so von rede. Ja, sag ich ja. Du hast halt Gameplay-Szenen gesehen von so einem kleinen Jungen, der da ist. Und als du dann den Vater von diesem Jungen gesehen hast. Ja. Und Kinnlade einmal auf den Tisch, bitte. Das war dann auf einmal DJ Bob. Kronos. Oder wie heißt er? Kronos. Ich habe keinen einzigen God of War gespielt. Kratos heißt der. Das ist eine Frechheit. Keinen einzigen God of War gespielt. Kratos mit Vollbart. Hat der einen geilen Bart, der Typ, dieser Dreckshipster. Aber er ist alt geworden. Unfassbar. Ja, du bist ja alt geworden. Also ich, auch Götter ich, werden älter. Ich vermute mal, dass du im Spiel, dass es quasi Beginn des Tutorials ist und dass du nachher den Sohn spielst und nicht mehr den Vater. Nein. Meinst du? Wurde direkt verneint in einem Interview danach. Okay. Man spielt der Sohn auf jeden Fall bestimmt und Kratos geht wieder direkt auf Rage Mode. Vielleicht sowas. Ja, cool. Das haben sie nicht gesagt, aber sie haben nur gesagt, man spielt nicht den Sohn. Okay. Ja, das würde Sinn machen. Wobei du ihn zwischendurch gespielt hast. Also du spielst ihn, dann ist das wahrscheinlich das Tutorial, um zu verstehen, wie die Steuerung nachher funktioniert und du spielst dann Kratos, okay. Ja, das ist auch okay. Der Sohn ist ja auch eine Weichwurst, oder? Ja. Der ist 8. Was hast du denn erwartet? Das geht nicht. Das God of War muss da Türen auf und Schilder. Ja gut, das hat der Papa schon, also das muss man ja auch sagen, also das, was sie gezeigt haben, war ja schon heftig. Also der Hirsch sah ultra geil aus. Ich achte ja immer auf die kleinen Feinheiten im Spiel. Der Hirsch, was mich mal interessieren würde bei allem, was wir jetzt gesehen haben, was mich echt mal interessieren würde, glaubt ihr, dass das alles auf Current Gen auf der PlayStation 4 war? Ja, oder glaubt ihr, dass, weil ich glaube es fast nicht. Doch, ich glaube es. So Sachen, zu denen wir noch kommen, selbst bei God of War bin ich mir nicht sicher, ob das ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Doch, also bei Santa Monica bin ich mir ziemlich sicher. Also bei, wenn, bei dem Studio Santa Monica. Also wenn es, wenn das Current Gen ist und nicht Neo, wer braucht eine Neo? Also ich glaube einfach, dass viel Potenzial von der PS4 noch gar nicht ausgeschöpft ist. Und deswegen glaube ich schon, dass das Sachen sind, die sie auf der aktuellen Version der PS4 gezeigt haben. Glaube das ich sehe ich genauso, ja. Ja, okay, wäre schön. Wenn du dir das God of War anguckst, es sieht, glaube ich, also es wird natürlich eh wieder alles ein Downgrade haben, wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel... Schon wieder das verbotene Wort gesagt. Was? Ja, ja, ich habe schon wieder das Wort gesagt. Es wird, also wenn du dir God of War, das, diesen, das was die gezeigt haben, anguckst, hat es meiner Meinung nach nicht unbedingt so viel, viel besser ausgesehen als zum Beispiel ein Witcher. Es war auch nicht sehr, sehr viel besser als jetzt, also ungefähr gleichwertig wie ein Uncharted, würde ich sagen. Ja, also okay, Uncharted ist ja auch gerade wieder, so meine Messlatte. Wenn du das so als Latte nimmst, stimmt auch wieder, von dem man eine Latte kriegt auch. Ja, so, und ich glaube nicht, dass ein Uncharted 4 bereits 100% der PS4 ausschöpft. Glaube ich auch nicht. Und man muss noch dazu rechnen, da habe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so ganz dran gedacht, die werden ja nicht mit God of War vor 3 Wochen angefangen haben. Richtig. Und von daher wird es ja mit Neo da wahrscheinlich noch gar nicht groß Thema gewesen sein, als es losging. Mhm. Also was noch so ganz daraus hervorgegangen ist, ist ja irgendwie, God of War war ja nie ein Spiel mit frei drehbarer Kamera. Es waren ja immer fixe stimmt, Kamerapositionen. Ja. Insofern kann man da ja auch immer ein bisschen mehr machen irgendwie. Es ist keine Open World, wo irgendwelche Parameter da bedacht werden müssen. Richtig, da geht schon ein bisschen was, denke ich, irgendwie. Aber ich habe jetzt neulich auch einen Podcast gehört, irgendwie hier Rebel FM, wo der Arthur Gies von IGN früher mal irgendwie, oder hier auch OneUp Podcast, der hat erzählt, dass er dann auch bei diesen Pressevorführungen war und dann mit den Leuten da gesessen hat und diese ganz neuen Beta-Versionen und Builds da gespielt hat. Und dann sagte der Typ neben ihm immer halt nur so, ja, nee, geh mal da nicht hin, mach mal das nicht und so, weißt du, sonst crasht die ganze Scheiße. Weißt du, also das ist ja von vorne bis hinten durchgeskriptet irgendwie, also. Ja. Aber was interessant war, God of War war ja sehr linear immer und was ich jetzt gesehen habe, sah schon so aus, als wäre so, da kam auch irgendwann mal so was wie ein Achievement, wo stand, du hast das und das erkundet. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, nicht mehr so linear sein, wie es, glaube ich, war. Das wird wahrscheinlich auch so Uncharted-mäßig werden, dass du einen sehr breiten Schlauch hast, aber immer noch einen Schlauch. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, oder auf der anderen Seite, wenn die wie bei Tomb Raider, also ich habe bei Uncharted nicht gespielt, aber bei Tomb Raider hast du ja auch einen breiten Schlauch. Von daher so stelle ich mir auch vor. Habe ich auch. Aber wenn hier die Holländer von Guerilla das irgendwie hinkriegen, irgendwie dann kriegen die was Santa Monica Studios das auch hin irgendwie. Und das ist ja Open World irgendwie von den Killzone-Machern hier, der neue. Ja, du spoilerst gerade schon. Ach, so greife ich vor, ja? Du greifst vor, ja. Ja, da kommen wir gleich zu. Ja, aber das ist halt, was ich halt beeindruckend fand, das Kampfsystem war ein anderes als sonst, oder habe ich mich getäuscht? Das war doch viel taktischer als sonst, es war kein Hack'n'Slay. Das war doch irgendwie bisschen entschleunigter. So ein Dark Souls-iger. Also bei dem Bossfight. Das ist ja Dark Souls-ig. Ja, das war, denke ich, auch irgendwie alles noch so ziemlich vom Anfang des Spiels, denke ich mal, irgendwie, und auch komplett so geskriptet, halt so ein bisschen wie beim God of War 3 irgendwie am Anfang auf diesen Titanen rumklettern und dann geht die Hölle los da irgendwie, also so, ich denke nicht, dass das irgendwie finales Gameplay ist, also glaube ich noch nicht. Ein Teil davon vielleicht. Das wird der Anfang gewesen sein, das denke ich auch. Ja, das hat sich so angefühlt auf jeden Fall. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich fand's mega gut. Ich hoffe, es bleibt bei diesem Level und wird noch ein bisschen geiler. Dann ist das eh wieder so. Ascension war ja nicht so doll. Habt ihr das gespielt? Das Ascension. Ach, das war das. Nö, gar nicht. Nee. Komplett übersprungen. Ja. Muss man auch nicht gespielt haben. Ich hab echt keins gespielt. Dass ich gar keins gespielt habe, ist echt eine Sauerei, ne? Da gibt's auch diesen Remastered jetzt eigentlich, den müsste man sich doch eigentlich mal angucken. Ja. Also der erste, da habe ich nicht schlecht gestaunt damals auf der PS2. Und dann kam noch irgendwie der zweite Teil raus und da ist mir komplett die Hose geplatzt, ey. Also das ist der geilste Endgegner. Da, also unter den Top 3 bei mir. Okay. Kennt ihr nicht, ne? Den Endgegner? Oh, nee. Nie gesehen. Nie gesehen. Also, ich nicht bewusst. Dir geht's fette Schwabbelmasse. Ich spoilern, hol ich nach. Okay, dann haben sie Days Gone gezeigt vom Hause Bend Studio. Ja, Bend eigentlich geil, aber dieses Days Gone, nee. Wie hab ich so schön geschrieben? Ich zitiere mich mal eben selber, weil ich das so gut kann. Was habe ich nochmal geschrieben? Sehr geil. Moment. Ich suche. Genau, Bend Studios wieder Wald. Wald ist das neue WW, genau, WW2. Wieder eine Epidemie heißt das so. Keine Ahnung, whatever. Und dann Sons of Anarchy im Wald mit Division. Meh. Und dann kamen ja noch diese bekloppten Zombies dazu und dann war ich komplett raus. Also am Anfang habe ich ja erst, also ich habe ja nicht, habe nicht gesehen, dass es irgendwie das da Bend Studios stand, aber als ich den Beginn von diesem Trailer gesehen habe, habe ich erst gedacht, oh mein Gott, Last of Us 2. Und dann nee, doch nicht, ja, ist das jetzt ein Walking Dead? Nee, auch nicht. Weiß ich auch nicht. Also, ich weiß noch nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Ja, ich war halt so raus, als ich Foot und das Moped gesehen habe. Da war ich Feierabend. Ich fand das aber einfach... Diese Zombie-Massen und dieses ganze, das hat mich alles so ein bisschen an dieses Earth Defense Force erinnert. Irgendwie massenhaftes Abgemetzel da irgendwie. Das, weiß ich nicht. Also ich fand den Schluss, wenn sie es gespielt hätten bis zu dem Zeitpunkt, wo er da so ein bisschen rumgelaufen ist und irgendwie dann noch so ein Suppressor oder irgendwas aus dem Auto da rausgebaut hat und bis dahin fand ich es auch cool. Noch, und dann kamen diese Zombies und er hat irgendwie unendlich Munition gehabt und jeder Schuss hat sich gleich angehört und die Mechanik war irgendwie war ganz komisch. Schön schreien, kann er. Es war irgendwie nicht so geil. Weiß nicht. Ja. Haken dran. Wie gesagt, sind wir uns ja relativ einig. Also, genau. Ja, dann haben sie The Last Guardian gezeigt. Ja, und sie haben Datum gesagt. Und sie haben ein Datum gesagt. Nicht richtig. Ja. Genau, ich war auch überrascht über das Datum. 25. Oktober. Ja. Und ich bin gespannt, ob es wirklich so ist, weil muss man ja, bei The Last Guardian muss man ja mal abwarten, ob das wirklich immer vorsichtig sein kann. Genau. Ich warte mal bis zum 24.10. dann verschieben sie es nochmal um 3 Wochen oder so. Aber es war wieder, und das muss man immer wieder betonen, diese musikalische Untermalung von dem Orchester war in jedem Titel vorhanden und das war so krass. Ich habe bis dahin instant, also konstant eigentlich, Gänsehaut gehabt. Ich saß eigentlich vor dem Monitor und hab gedacht, Alter, kann das mal aufhören? Das war einfach, bis dahin war es einfach, ja gut, Days Gone jetzt ging, aber God of War war einfach ein Brett und dann kommen jetzt ja die ganzen anderen Dinge und da hatte ich komplette Gänsehaut, das hat nicht mehr aufgehört, das war so geil. Das darf man halt nicht vergessen, also dieses Orchester war ja nicht nur am Anfang, das haben wir ja nicht gesagt, sondern es hat das muss durchgängig den Soundtrack gespielt. Durchgängig. Ja. Bei allem, was vorgespielt wurde, die Musik, die dort bei der PK lief, kam durchgängig von dem Orchester. Und das mit ein bisschen geil. Hilfe von der Dose ab und zu, aber. Ja, aber. Du hast es immer wieder rausgehört, ja. Richtig. Und das war schon ganz cool. Und dieser Last Guardian Trailer, da haben sie auch wieder innerhalb von 2 Minuten gepackt, dass du Tränen in die Augen kriegst, fast. Ja. Ich will nicht wissen, was bei dem Spiel abgeht, ey, da drehst du doch durch. Ja. Das muss krass sein. Ja. Egal wie scheiße das aussieht, aber ich fand das allein dieses also, Gefühl schon, allein durch den Soundtrack auch, das bringt dich ja eine ganz andere Stimmung. Das war halt schon sehr beeindruckend. Das stimmt. Bin ich mal gespannt. Das stimmt, aber wie gesagt, grafisch auch nicht wirklich so. Nicht das vorbei. Aber hab ich ey, solange das Ding konstant läuft, ist mir das relativ egal, wie das Ding aussieht. Ich will einfach nur wissen, wie das Feeling so ist von dem Spiel. Was ich grafisch natürlich. Was? Du wolltest noch was sagen, Stuart? Ja, also was ich am besten noch eigentlich daran fand, ist so diese ganze Atmosphäre. Grafisch ist das jetzt nicht so der Knüller irgendwie, aber so diese Fantasiesprache von dem Jungen und so, das finde ich alles ist schön. Einfach die Fantasiesprache? Schön. Hast du den nicht verstanden, was der gesagt hat? Nein. Okay. Das verstehe ich, glaube ich, nur, wenn ich 3-8 im Turm habe. Okay. Dann rede ich nämlich auch so. Ja, oh Gott, jetzt stelle ich mir schon wieder vor, wie ich das Spiel spiele mit 3-8 im Turm. Mit 3-8 im Turm spiele ich gar nichts mehr, das glaubt man. Ja, das nimmst du dann bitte mit einer GoPro auf. Ja, da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass das. Das ist echt eine Marktlücke, Männer. Das sollten wir machen, Das ist eine Marktlücke. Nein. Dann haben sie ein Spiel gezeigt, was grafisch natürlich mit Last Guardian überhaupt nicht mithalten kann. Und zwar null. Gar nicht. Horizon Zero Dawn. Oh Gott. Wer von euch findet das nicht geil? Ja, okay. Gut. Dann dürft ihr auch alle bleiben. Ich freue mich, glaube ich, auf kein Spiel mehr als auf dieses Spiel. Ich glaube, das wird richtig. Es ist unfassbar. Wir haben ja damals schon gesagt, wo der Sören und ich den Podcast aufgenommen haben, da waren wir ja beide schon komplett weggeblasen. So, und gestern, ich habe gedacht, ach, ich kenne doch hier, ich habe ja jetzt schon so viel Gameplay gesehen und Tiri und Tra und Tru, die können mich gar nicht mehr weghauen. Nee, am Arsch. Das Ding fing an, die Musik setzte ein und ich hing vor dem Bildschirm mit der Zunge auf dem Tastatur und wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Das war richtig, richtig beeindruckend. Und sie haben halt Gameplay gezeigt, ne? Das muss man dazu sagen. Mal wieder. Stumpf, ja. Genau, es war nicht stumpf ein Trailer. Ups, Entschuldigung. Ja. War nicht stumpf ein Trailer, sondern sie haben wirklich Gameplay gezeigt und du konntest da wirklich so einen Büffel zähmen und sowas alles. Das war schon sehr, sehr, sehr cool. Und was ich halt immer wieder geil finde, ist, wie sie halt mit diesen Fallen arbeiten, mit diesen Dingern, mit diesen Seilen, die du dann im Boden rammst und sowas. Boah, ich glaube, das wird schon ziemlich cool. Und da, was mich ja total weggehauen hat, war, dass ich dann so dachte, gut, okay, das ist so schon echt richtig geil. Und dann ging es los und hat sie irgendjemanden getroffen, dann gab es Dialogoptionen. Da habe ich gedacht, das geht jetzt ab. Das stimmt. Also da habe ich gedacht, jetzt werde ich gar nicht mehr, komme ich gar nicht mehr klar, weil das war ja unfassbar. Ich habe nicht gedacht, dass es so tiefgründig noch ist, dass da hinten dran noch so viel hängt. Und allein dieser Trailer mit diesem, dass es ja alles so einen Hintergrund hat mit irgendwelchen Stämmen und mit, die haben jetzt das übernommen und was da für ein Ding hinten dran hängt. Ich glaube, das wird das krasseste Franchise, das Sony seit langem hat. Und da werden wir noch einiges davon mitbekommen. Gibt es dazu eigentlich einen Release-Termin? Ja. Haben sie doch geschrieben. Ich glaube, das ist das, glaube ich, was März nächstes Jahr kommt. Genau, März nächstes Jahr. Das ist das, was März nächstes Jahr kommt, ja. Also dann was halt auch krass war halt einfach, dass wo sie einfach in das Kartenmenü gegangen sind, du einfach nur ganz kurz gesehen hast, wie viel Open World das ist in dem Bereich. Und dachte so, das habt ihr nicht erwähnt, die Arschlöcher. Das ist ja mega krass. Also das habe ich auch so überhaupt nicht erwartet. Keine Ahnung, entweder habe ich es nie gelesen oder es war bis dahin gar nicht bekannt, dass das ein Open World ist. Doch, Open World also, war nicht bekannt. Echt? Ja, ich habe es nicht mitgekriegt. Für mich war das neu. Aber ich fand es beeindruckend. Also es war echt schon cool. Vor allen Dingen, welche Viecher kann man denn noch besteigen, wenn man da so einen Ochsen da besteigt? Richtig. Irgendwie? Ob man dann nachher wirklich jeden irgendwie nehmen kann oder so, das wäre natürlich... Oder sich eigene bauen. Ich meine, sie harvestet ja immer da irgendwelche Teile raus, irgendwie aus den Viechern. Genau. Was das eigentlich da noch mit passiert, so. Ja. Looten und leveln, ja, nein, also da habe ich jetzt nichts gesehen irgendwie. Ja, das stimmt. Und was ich ja auch noch so geil finde, ist, dass sie ja mit den ganzen Tieren, wenn man die so nennen will, auch redet und so und interagiert und dann so sagt, I'm sorry, but I have to harvest this because I need it. Sie entschuldigt sich quasi noch bei Leuten, die ihr nicht ganz so, also bei Gegnern, die ihr nicht so böse gesinnt sind oder so. Und überhaupt während den Kämpfen hat sie auch die ganze Zeit geredet. Das ist jetzt auch wieder was man bei Uncharted ja schon vor einer Weile immer gesehen hat, dass die Dialoge stattfinden, während ein Kampf ist oder so. Und dass sie nicht einfach nur machen, sondern die hat dann auch immer, oh, der ist aber, he's a tough one und so. Der hat die ganze Zeit irgendwas erzählt und das macht halt voll die Atmosphäre aus. Ja, du kriegst halt sehr viel Kontext mit. Also wenn man sich jetzt im Trailer nochmal da das ansieht, wo sie zum Schluss gegen dieses eine Ding da kämpft und dann besiegt hat und dann sagt, ja, dieser Robodino, der ist halt antik. Hähnchen. Da habe ich gesagt, okay. Das modernste Ding von allen da. Ja, das ist halt mal eben antik. So, da habe ich mir auch gedacht, okay, wo spielen wir denn jetzt? Und da hat es mich halt nochmal mehr gepackt, weil ich halt einfach wissen wollte, okay, jetzt will ich die Story dahinter auch verstehen und wissen. Und also das ist schon, das Ding wird geil. Ja, das glaube ich auch. So eine Liebe zum Detail auch mit drin, weil ich habe dann, als ich den das zweite Mal dann gesehen habe, ist mir so aufgefallen, dass die, als die dann diesen Gezähmten da ruft, dann pfeift die ja. Mit dem Pfeifen, ja. Und dann geht die sogar mit ihren Händen, mit ihren Fingern an den Mund, um zu pfeifen, wie man es halt machen würde, um laut zu pfeifen. Also es ist einfach... Vor allem, sie pfeift zweimal, das heißt, sie pfeift einmal und es passiert nichts und pfeift dann nochmal mit Nachdruck und dann kommt er. Ja, also das war schon, Das sind diese kleinen Sachen, die finde ich halt mega geil. Wenn das dann alles auch wirklich so übrig bleibt, ne? Also. Ja. Kann ja auch nerven, ja. Weißt du, wenn du nicht, wenn du dann irgendwie pfeifst und nichts passiert, denkst du, irgendwas ist denn jetzt los oder so, weißt du, wenn du so ein bisschen, keine Ahnung, wie gut man das denn immer alles machen kann, irgendwie. Ein Pilot-Spieler ist ja ansonsten immer ein bisschen einfacher strukturiert. Das stimmt. Ja, mal gucken. Wobei, ich hatte es auch schon im anderen Spiel, weil zum Beispiel, ich hatte das, wann war das? Als ich letztens Witcher gespielt habe, musste ich plötzlich auch zweimal rufen, bis es kommt. Komischerweise. Also kann in dem Fall. Buggy, ja genau, kann in dem Fall halt ein Bug gewesen sein, aber trotzdem, ist halt so. Und ich finde das nicht schlimm, wenn du das zwischendurch machst. Also wenn das nicht immer ist, ist es okay. Aber zwischendurch ist das durchaus. Nee, also vielleicht muss man zwei, dreimal pfeifen. Das ist wie ein unerzogenes Kind, das muss halt auch öfter aufrufen. Genau. Dann gibt's einen mit der Elektropeitsche. Schon wieder Bilder im Kopf. Nein. Ich bin doch, das fand ich auch sehr reizvoll. Reizvoll ist ein gutes Thema. Der nächste Trailer hat mich auch richtig geflasht. Finde ich. Also ich fand ihn ziemlich, ziemlich geil. Und zwar Detroit Become Human. Ja, das ist auch wieder so mein Paradeding, ne? Ich glaube, das wird richtig blöde, geil. Dieser blöde David Cage schafft es auch immer wieder, mich da irgendwie doch wieder reinzuziehen. Drecksau. Ich fand halt geil, wie viele Möglichkeiten die da aufgezeigt haben, des Gameplays, wie du dann dieses Kind da vom Dach retten kannst und wie du es nicht retten kannst und wie sich das dann spielt, kann natürlich wieder keiner sagen, ist ein David Cage-Spiel. Wahrscheinlich wieder sehr viel X drücken, Viereck drücken, X drücken, Viereck drücken, R1, 2 und so weiter und so fort. Aber diese Möglichkeit finde ich halt schon. Ja, ist ja bei den Cage-Spielen immer noch was heftiger. Da musst du ja wahrscheinlich nur Halbkreise drehen mit dem Analogstick und so ein Blödsinn. Ja, und dann sieht es auch noch ein bisschen hübscher aus, würde ich sagen. Und läuft wahrscheinlich noch einen Tacken flüssiger. Grafiktechnisch, das ist so ein Brett. Und wie ich ja damals schon mal gesagt habe, das ist halt eine Storyline, die mich halt ultra packt, weil ich dieses Anti-Machina-Setting mega geil fand. Ich fand den Film auch gut. Und dass dieses... Ja, dieses Cyberpunk-Ding ist halt meins. Ich fand es total geil, wie du in diesem Trailer halt siehst, diese verschiedenen Entscheidungswege, wo sie hingeführt haben. Also, du siehst ja quasi, dass du unterschiedliche Möglichkeiten hast. Und wenn die das wirklich, also wenn das nur ein kleiner Ausschnitt von dem Spiel war, möchte ich nicht wissen, wie groß und geil dieses Spiel einfach wird. Ja, und vor allem, wie viele Möglichkeiten haben wir jetzt gesehen? 10? Locker. Also das war schon... Also das Setting, egal was du machst, das hat irgendwie eine Auswirkung. Und muss auch echt sie sagen, haben ja selbst Auswirkungen am Anfang gehabt, das war das Krasse. Also ich finde auch bei Telltale oder so, ne, da ist es ja ganz oft, dass es dir suggeriert wird, dass du hättest jetzt eine krasse Entscheidung getroffen und alles Mögliche. Aber selbst das reicht ja meistens, um dir das Gefühl zu geben, dass du gerade was Wichtiges gemacht hast. Und das ist ja vollkommen okay, weil niemals wird es so sein, dass alles komplett Konsequenzen hat und so, weil David Cage ist der Peter Molyneux oder wie er heißt. Ja. Der erste, mit dem ich mich Peter Molyneux unterhalten kann. Ich war letztes Mal, habt ihr mich doof angeguckt quasi, als ich den Namen nur erwähnt habe. Da war der ist dabei. Quasi. Kann der Basti bitte ins, öfter kommen? Die gehören beide ins selbe Boot halt, ne? Das sind beides so Leute, die können gut erzählen und ja, können gut sagen. Die können beide eine Archenoa mit einer Feder bauen. Das richtig. So, ja. Aber trotzdem, das heißt auch nicht, dass ich zum Beispiel, ich fand auch Fable geil und auch wenn alle gesagt haben, oh, der hat so viel versprochen, es war alles voll okay. Ja. Und genauso fand ich auch Heavy Rain geil. Mir egal, ob da dann ein bisschen Ungereimtheiten drin sind. Hast du mal einen Tatort angeguckt? Daher, das ist kein Fernsehen, Entschuldigung. Hast du mal Bundesliga geguckt? Das ist Lindenstraße mit Pistole. Ich habe ja nicht mal einen Fernsehanschluss, aber ist auch egal. Ich wollte nur irgendeinen Vergleich bringen, den irgendwie alle irgendwie nachvollziehen können. Aber das ist einfach, ja. Von daher, ich denke auch, das könnte was werden. Ich bin mal gespannt. Also ich meine, Beyond Two Souls war ja jetzt auch nicht scheiße. Das ist halt, der hat halt eine andere Art, Videospiele zu erzählen und zu interpretieren. Es ist halt für ihn mehr so ein Film. Er will halt die Story erzählen. Dass die Stories Plotholes haben bis zum Get-No ist ja auch allgemein bekannt und dass er eine Story auch nicht zu Ende erzählen kann. Aber der Ansatz ist ja schon mal nicht schlecht. Und wenn ich dann mit 3,5, 4, 5, 6, 7, 10 Stunden von 30 Spaß habe, dann kann ich da auch mitleben. Ganz geil. Metal Gear Solid 5 irgendwie Story nicht zu Ende erzählen. Da kann ich dir mal ein Lied von singen, ey. Da kommen wir gleich noch hin, da möchte ich auch unbedingt ein Lied singen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird richtig lustig mit euch beiden. Oh, das wird richtig spaßig. Wow. Wir können der Serien und ich uns entspannt zurücklehnen. Das ist so, ne? Ich gehe in der Zeit eine Runde mit meinem Hund spazieren, du. Ja. Nächstes Spiel. Aber hier zu dem Hauptcharakter letztendlich. Ist es dann der Android? Das soll ich einer der mehrere. Das soll einer der spielbaren Charaktere sein. Ja. Ja. Weil da hatte ich das Gefühl, so irgendwie, da hatte man auch nicht mehr so das Problem mit diesem Uncanny Valley irgendwie. So, ist ja letztendlich eine Maschine und dann sieht man den halt irgendwie anders, weißt du, und dann sind die Augen halt starr. Ne? Also das ist das Problem mit Menschen irgendwie immer noch, finde ich. Na, ich meine hier Norman Reedus, oder greife ich dann schon wieder vor? Du greifst schon wieder vor. Ja. Ah, dann halte ich jetzt die Fresse. hier Kinder. Genau. Dann haben sie einen stimmungsvollen Trailer gezeigt, wo ich erst nicht genau wusste, was es wird. Und dann auf einmal Resident Evil 7. Ja, das war der erste Moment, wo ich ein bisschen, weil ich war ja auch ein bisschen irritiert und ich mag ja eh nicht so Horrorspiele, die dann auch noch über VR sind. Das ist ja nicht so meins, da kriege ich ja direkt Herzrasen und fall tot um vom Stuhl. Und als sie dann rausgegangen sind aus dem Haus, hatte ich schon so einen leisen Verdacht und auf einmal kommt dann halt dieser Schriftzug. Das war schon, das war nett, aber so im Tonus des Internets ist wohl doch nicht mehr als nur nett. Ne? Ja, also erscheint am 24. Januar, kannst du normal spielen, kannst du aber auch komplett per VR spielen. Kannst auch gar nicht spielen. Wie auch immer das aussieht. Genau, wie auch immer das aussieht und ob man das überhaupt machen muss, ist die nächste Frage. Aber kannst ja testen, weil es gibt ja eine Demo. Genau, und die ist schon sofort verfügbar. Ja. Was jetzt? Oder was direkt? Kannst du jetzt direkt schon laden, ja? Mhm. Dann machst du deine PlayStation 4 an, dann musst du in den PlayStation Store und dann musst du auf Spiele gehen und da unter Demos. So. Es gibt im PlayStation Store inzwischen eine Demo-Rubrik, das wusste ich noch gar nicht. Da gibt es eine Demo-Rubrik, da sind auch 12 Spiele drin oder so. Nee, sind schon mehr, glaube ich, mehr. Ja, aber es sind schon echt extrem wenig. Also ich habe das Gefühl, dass es früher mehr Demos gab, oder? Ja, früher gab es dann fucking CDs. Die Demo läuft nicht mehr. Aber früher war alles besser, von daher. Früher war alles besser. Da hatten wir auch 7 Minuten Wartezeiten während. Ja, da haben wir auch genau Kassetten zurückgespult mit dem Bleistift. Ja. Und in Modulschächte gepustet. Was man ja noch nicht mal darf. Ich habe immer in die Module gepustet, dann habe ich das ja falsch gemacht. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Ach, fuck. Niemals. Das ist wie Strahlenkreuzen. Das ist wie Strahlenkreuzen. Ja, das ist wie bei den Ghostbusters. Ghostbusters. Ja, und dann ging es ja fleißig weiter. Dann haben genau, sie ja gesagt, jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack, jetzt sagen wir, was das denn kostet. Genau, wo sie dann schon bei Resident Evil 7 waren und VR gesagt haben, haben dann schon alle gehofft, na, kommt jetzt was? Und es kam was, wo alle drauf gewartet haben oder viele drauf gewartet haben. PlayStation VR wird am 13. Oktober erscheinen und $399 kosten. Sie haben aber gesagt, es erscheint in Amerika am 13. Oktober. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern aussieht. Und hier kostet das Ding dann 3,49, oder? Haha. Ich glaube nicht. 2,99, Entschuldigung. Ganz ehrlich, wenn die da jetzt nichts am Stromsupport ändern, dann importiere ich das Ding aus den Amiland. Also ich gehe davon 390, aus, dass es nicht irgendwie, ich glaube nicht, dass es in Deutschland auch am 13. Oktober erscheinen wird. Es klang zumindest in meinen Augen nicht so. Hat sich nicht so angehört, ja. Und es sollen 50 Launch-Titel geben. Nee, es sollen 50 Titel bis 2017 geben. Nein, es sollen 50 Launch-Titel geben. Sicher? Die Rede war von Launch-Titeln. Bis jetzt haben wir 50 Launch-Titel, hat er gesagt. Bis echt? Jetzt haben wir 50. Ja. Aber davon kannst du ja auch ausgehen, dass davon ja, dass da 25 Schachspiele bei sind. Das ist, so das ähnlich ist wie, hier wie Playroom. Oder wie bei Wii U damals. Genau. Hier, Fuchtel halt oder. Was. Oder die Spiele, Wii U, die halt VR supporten, sind auch schon mit dabei. Was ist ich dann hier? GT Sport oder. Genau. Ja. Dann kommt man schon auf die Zahl. Drive Club in VR, da geht mir noch so einer. Oh. Ja, also. Ja. Wobei das wahrscheinlich nicht kommen wird, weil die gibt's ja nicht mehr mit Sony, ne? Weiß ich nicht, ne? Das Studio ist doch jetzt in Codemasters integriert worden. Genau. Codemasters haben die aufgekauft, ja. Ja, vielleicht haben sie das ja schon fertig gehabt. Ach nee, Moment. Nee, die nicht. Also es wird zum Beispiel, wirst du aber, wenn du Star Wars Battlefront hast, wird es eine X-Wing VR Mission geben. Alter, war das geil. Ja. Habe ich wieder spontan erstmal wieder Orchester, ne? Orchester, ja, und direkt, Orchester und Star Wars ist sowieso geil. Und dann kommt wirklich dann noch der X-Wing-Flug. Und ich habe erst gedacht, jetzt kündigen sie Rogue Squadron an oder sowas. Und dann kam, ja, leider hört sich auch hart an, aber es kam dann leider nur der Battlefront-Schriftzug. Also ja. Ein Rogue Squadron fände ich mega krass. Das stimmt. Hätte nämlich auch gepasst, weil, ne, was kommt nochmal im Dezember für einen Kinofilm? Rogue One. Hätte ja gepasst. Wenn sie den nicht noch verschieben, weil sie so viele Szenen nach drehen müssen. Keine Ahnung. Ja. Im Dezember. Ich bin nochmal kurz AFK. Was ist denn dieses AFK? Ist das modern? Ja, das ist, glaube ich, gehört, glaube ich, zu Farpoint. Die waren auch leicht AFK. Habt ihr die Waffe gesehen? Alter Farpoint kaufen, heißt es. AFK. Was? Genau. Ich habe Farpoint. Farpoint habe ich nicht mitbekommen. Was ist nochmal Farpoint? Das ist dieser Mars-Shooter mit der Soros. Es war doch die Soros, oder nicht? Es sah zumindest aus wie eine Soros, ja. Ja, ich habe erst. Ich guck so, Destiny auf dem Mars schon wieder. Das sah okay aus. Also sah aus wie ein Mars-Shooter halt. Ja, aber ich fand, es sah ganz, ganz cool aus. Es hatte eine gute Stimmung auf jeden Fall. Genau, ich fand die Titel, die sie gezeigt haben, eh relativ interessant, sagen wir mal so. Also sie haben ja auch einen Batman-Trailer gezeigt. Ja, ich mag nun mal leider diese Batman-Spiele, das ist nun mal so. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie es VR wird. Das muss man dann wirklich mal gucken. Ja, nach dem Trailer kannst du die ganze Zeit die Brille aufhaben und sagen, I am Batman. Also nach dem Trailer kann sich das ja keiner vorstellen, weil das hat ja überhaupt nicht, also es hätten sie genauso gut ein Batman-Logo zeigen können. Also das hat ja nichts gezeigt. Naja, aber die Maske sah schon cool aus. Ja, die Maske. Aber ja, ich finde es halt interessant, dass sie Batman machen, weil es schwer ist. Ja, es waren ja noch mehr Titel, die sie gezeigt haben. Also zum Beispiel Final Fantasy 15 sollst du auch VR-mäßig spielen können. Das war ein kompletter Mindfuck, weil sie fing ja wieder an aus der Third Person. Ich so, deswegen sage ich ja, ich habe diesen Sprung von VR zu normal irgendwie nicht mitbekommen. So, und auf einmal waren sie dann wieder im VR-Setting. Und was sollte eigentlich dieser scheiß Afrojack-Mix? Habt ihr das gerafft? Nee. Das hat bestimmt das Kojima auch gemacht. Bestimmt. Ja, bestimmt. Und jetzt sagen alle, das ist genial und Kunst. Nee, das war einfach nur schrecklich und hat. Egal, so 30.09.16. Das war interessant. Hupen waren auch interessant. Und dann waren Hupen in VR war auch mega gut. Und dann war ich schon wieder raus. Die Hupen. Da musst du jetzt mal erklären. Hupen im Auto oder was? Ähnlich, nur mit weiblicher Form. Ah. Das war Die haben ein Dead or Alive Volleyballspiel in VR gezeigt. Nicht ganz. Das ist an mir vorbeigegangen. Die haben und dann stehe ich da mit der Brille auf dem Kopf und gucke immer an mir runter und hüpfe die ganze Zeit auf und ab. So ähnlich. Sie haben halt eine Frau gezeigt. Ich muss vorbestellen, ich kann nicht weitermachen. Wie er mit seiner VR-Brille nicht ihr in die Augen guckt, sondern auf die tieferen Augen guckt. Ja. Die ganze Zeit. Und ich denke mir so, Linker. Ja. Gibt es dann den Einöl-Simulator? Da kannst du dann so. Ja, es sind halt Japaner. Die sind halt da. Anders. Anders, ne? Anders. Genau. Ja. Ananas sind die. Gut. Weiter im Text. Dann sind wir überhaupt. Wir sind jetzt bei Call of Duty Infinite Warfare gezeigt. Ja. Ich bin ja normalerweise kein Call of Duty Spieler, aber das mit diesen Weltraum, Schlacht und Schwerelosigkeit und sowas, das sah schon ziemlich geil aus. Ich fand den Anfang auch gut. Ich habe nicht gerafft, dass es Call of Duty ist. Ich habe erst verstanden, als es da stand und dachte dann so, okay, jetzt finde ich auf einmal Call of Duty irgendwie gut oder was? Genau, so ging mir das nämlich auch. Ich habe gedacht, Mensch, was ist das? Ich hab's erst kurz vor Ende, wo die Shooter-Passage, wo er aus dem Flieger raus ist, da habe ich es erst gerafft. Weil das halt so, ja, Ja, so, es sah so halb geskriptet aus, war mega schnell und die haben halt ein Bullshit gelabert, das konnte nur COD sein. Ja, okay. Das war wirklich, das war so, ach ja, ach, wie Scheuklappen auf. Was Für aber krass war, Big Geld ist geil. ja genau, was halt die Fresse. Was halt krass war, dieser Anfang, ich habe erst gedacht so, Mass Effect und dann auf einmal Mechs, ist, nee, das kann nicht Mass Effect sein. Und dann kam ja diese Weltraum-Shooter-Passage. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, wenn ich jetzt mein Headset, also mein VR auf dem Kopf hätte und würde das spielen, ich würde ja innerhalb von 5 Sekunden würde ich den kompletten Boden vollkotzen. Aber haben Das die war da ja. irgendwas mit VR gesagt? Ja, Ich deswegen glaube, das war schon nicht mehr weiß VR. ich nicht, aber jetzt stelle ich mir das mal vor, Ja, wenn die klar. das in VR machen würden. Ich Das würde nur noch umgucken. Ich würde nur noch links, rechts gucken, wie es so aussieht. ich würde nur noch links oder rechts Ja. umherkotzen wahrscheinlich. Also gucken ist da nicht Das mehr. scheint ja sowieso das Hauptproblem von VR zu sein, ne? Dass es irgendwie Leuten schlecht wird, wenn du die Kontrolle selber über deine Bewegung hast. Deswegen werden viele Spielkonzepte ja so ausgelegt, dass das so wie so on Rails so ein bisschen läuft, ne? Genau, das kann ich Dass mir nur nämlich dein auch nicht Sieg durch vorstellen. dein Also das Neigen war deines so Kopfes so. schnell, da habe ich nämlich auch ein Problem bei VR. Also sobald das irgendwie in einem Auto ist oder wie auch immer, kann ich mir das noch ganz gut vorstellen. Aber wenn es darum geht, sich selbst irgendwie zu laufen, während ich so eine Brille auf habe, ich will dann ja laufen. Das funktioniert, würde, glaube ich, bei mir nicht funktionieren. Also da hätte ich, glaube ich, auch Es echt gibt da Probleme. diesen lustigen Käfig im Ja, genau, Internet. ja. Der wäre vielleicht. Nee, krieg ich nicht durch. So ein Ding wie damals beim Rasenmähermann. Ja, genau. Ja, so ähnlich, genau. Ja. Ja, und dann haben sie ja noch neue Szenen zum Remastered von Call of Duty Modern Warfare gezeigt. Das finde ich cool. Bullshit. Ja. Ja, Würde ich auch Bullshit ist, spielen. würde ich auch spielen. Du musst Ja. aber Call of Duty Infinite Warfare in Ja, der da bin ich raus. Super-Duper Edition Ja. vorbestellen, damit du das überhaupt kriegst. Fick dich, Activision. Richtig. Nein. Das Ich ist habe ja nämlich das wirklich, habe ja Problem. noch keinen Modern Warfare gespielt und das ist jetzt das erste, ne? Das würde ich, hätte ich tatsächlich mal gespielt irgendwie, weißt du, und nee, so nicht. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es jetzt irgendwie nur dass sie jetzt sagen, oh ja, ne, als Anreiz und dann irgendwie in einem halben Jahr danach oder sowas kannst du es vielleicht doch kaufen oder wie auch immer. Weil ich kann mir nicht Ja. vorstellen, dass sie ein Ja, Remaster aber machen da und das wollen dann die nur mit wieder reinpacken. 40 Euro haben. Ja, Davon klar, kannst du unsere ausgehen. Activision. Natürlich, klar. Ja. Die Ja, wollen aber wieder die 40 fallen ja Euro auch für ein echt irgendwie Spiel, gar was nicht mehr 10 Jahre wert, ne? alt ist. Ja, aber Ja. letztendlich fallen diese Spiele nicht im Wert. Also wenn du jetzt irgendwie mal auf Gebrauchtbörsen irgendwie nach einem Call of Duty Modern Warfare 1 bis 3 guckst, dann kosten die immer noch irgendwie um die 30 Euro. Ja, deswegen habe ich ja meine alle noch. Ja. Nee, ja, keine Ahnung. Ich verstehe es halt nicht. Also, Modern Nee. Warfare ist inzwischen wirklich fast 10 Jahre, glaube ich, ne? Ja, kann sein. Also, das ist, Ja. weiß ich nicht. Also, wenn sie da wirklich jetzt nochmal 40 Euro für aufrufen, dann können sie mich wirklich komplett am Arsch lecken. Also, Aber wenn ich woran das hat so. euch eigentlich so diese ganze Story-Prämisse erinnert, irgendwie bei dem Call of Duty Infinite da? Woran hat euch das erinnert, diese ganze Setting? Keine Wing Idee? Commander. Ja. Ich habe Ja, auch erst an Wing Killzone, Commander. aber 1 zu 1. Okay. Killzone. Ja, natürlich. Da mit den Helgas, die es das letztendlich ja auch Menschen waren, irgendwie, die dann irgendwie auf so einen komischen Planeten geschickt werden, um da irgendwie unter gesundheitsunwürdigen Bedingungen da zu arbeiten und dann nachher keinen Bock mehr drauf haben und dann auf die Erde zurückkommen. So. Und das ist ja Krass, nichts du hast jetzt anderes. schon die Story verstanden? Ich bin Ja, gerade ein das ist bisschen also von Respekt. Killzone 1. Die war ja Respekt. jetzt nicht so komplex. Ne? Nee, Aber also das ich kriege bin ich ganz auch mit drei ehrlich, ich habe Achten da noch von. gar nicht drauf geachtet. Okay, Also ja, so den dann ist Eindruck die hatte ich halt Parallele irgendwie, da. weißt du? Irgendwelche Krass. komischen, wie haben sie sie genannt? Irgendwie Extremisten, nicht Extremisten? Fällt mir gerade nicht ein. Irgendwie Faschisten, genau, Faschisten haben sie sie genannt irgendwie. Okay. Und das sind ja die Okay. Weltraumnazis, die Helgas irgendwie. Also ich Hm. habe mich sofort daran erinnert gefühlt. Da muss ich mir das nochmal angucken. Ja, ich auch. Weil Ja, das habe ich weil so nicht mitgekriegt. das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Krass. Gut, aber wo wir Aber eben bei 1 bis 3 waren, ne? Sie haben ja noch wobei. was angekündigt, und zwar eine Remastered-Version von Crash Bandicoot 1, 2 und 3. Und das Ja, fand ich alles ziemlich geil. geil. Ich fand das ziemlich geil mit der Bühne gemacht. Also er ist dann ja wieder auf die Bühne gekommen und du hast dann auf diesem Ja. Untergrund gesehen, wie er denn da so langläuft und der Schatten von ihm war Crash Bandicoot. Das Dumme ist, das haben die im Publikum leider gar nicht so, also gerade jetzt die unten saßen, haben das gar nicht mitgekriegt. Aber ich fand's Nur die geil. oben Aber auf dem Oberrang. ich fand's geil. Ich fand's auch super. War nettes Winkzeit, Augenzwinkern. Ja, Er war hat noch cool. gesagt, no T-Shirt this time. Ja, Ja, genau. genau. Ja, das war echt ziemlich cool. Ja, also Crash VR, ich hab's ja geschrieben, das wäre wahrscheinlich auch wieder ein Grund für meine Frau mal an die PlayStation zu gehen. Weil damit ist sie ja groß geworden, 1, 2 und 3. Das, mal auf der PS4 zu haben, wäre schon ganz geil. Hutera. Genau. Hutera. Wie war das? Was hat er mal gesagt? Die Maske? Wenn man die eingesammelt hat? Da diskutiere ich seit 20 Jahren drüber, was er da gesagt hat. Das kriege ich bis heute nicht hin. Muss man, ich werde es wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre auch nicht mehr hinkriegen. Zusätzlich haben sie noch gesagt, dass Crash Bandicoot jetzt auch in Skylanders dann kommen wird im Oktober. Nee. Ja. Weiter. Interessiert auch eigentlich mich nicht. Was ich aber, ja. Toys to Life. Ja. Muss man mal schauen. Ich habe kein Skylanders, werde ich mir auch nicht holen. Das ist, glaube ich. Nee, du hast nur alle Amiibos, ne? Genau. Die habe ich hier im Regal stehen. Die finde ich. Nee, das ist Woody. Ach ja, lieben Gruß übrigens an die anderen Moderatoren. Der Martin hängt schon wieder irgendwo im Flugzeug. Keine Ahnung, was der schon wieder falsch macht. Die alle keinen Bock hatten und. Und der Woody, der ist ja jetzt gerade schön im Urlaub bei einer schönen großbosigen Bediensteten, die ihm Cocktails bringt. Er hat mir gestern ein Foto geschickt, da ist mir anders geworden. Wieso haben wir sowas nicht gekriegt? Unglaublich. Weiß ich nicht, weil die Buddys Handynummer haben. Keine Ahnung. Hätte er doch ein Hangout posten können. Egal, lasst uns weiter im Text gehen. Wie machen wir denn da jetzt eine Überleitung? Instant geil. Lego Star Wars The Force Awakens, beziehungsweise das Erwachen der Macht. Mit Live-Orchester. Mit Live-Orchester, was natürlich bei Star Wars immer sehr, sehr geil ist. Und der Ankündigung, dass die Demo dazu sofort im Store verfügbar ist. Also du kannst dir auch diese Demo, kannst du dir jetzt direkt im Store runterladen. Da gehst du dann im Store auf Spiele und dann auf Demos, da liegt ein Handy in der Nähe, auf Demos und kannst dann dort direkt die Demo laden, wenn du willst. Und weißt du, was ich gemacht habe? Du hast die Demo geladen. Ich habe die Demo geladen und ich habe sie nicht nur geladen, ich habe die Demo auch gespielt. Ich noch nicht. Erzähl. Schon durchgespielt. Und? Ja, ist ein Lego-Spiel. Ja. Okay. Also ist wirklich keine, erfindet's Rad nicht neu, nichts Weltbewegendes, aber es ist wieder, es gibt ein paar neue Sachen, es gibt teilweise Deckungsshooter-Mechaniken mit drin, die total geil gemacht sind, weil du dann irgendwie die Kamera ranzoomt und der Hintergrund so ein bisschen blurry ist und so, das sieht echt total cool aus. Also grafisch sieht's wieder sehr gut aus, finde ich. Da können Lego-Spiele einiges. Schon bei Lego The Movie fand ich das auch unfassbar, wie geil das teilweise ausgesehen hat. Mhm. Macht Spaß. Steuerung lässt sich nur beim Flug invertieren, wo ich das kalte Kotzen krieg, weil ich seit 25 Jahren oder was weiß ich wie lang invertiert spiele und wenn mir dann ein Spiel sagt, nö, geht halt nicht, nur beim Fliegen, möchte ich gerne irgendwie Leute Morddrohungen schicken. Aber du hast die Entwicklern. Bist du schon geflogen, die Lego X-Wings? Ich bin den Falken geflogen. Okay. Ja. Und was ich halt geil fand, war halt dieses leichte Augenzwinkern in jeder Zwischenszene, dass da immer noch mal so ein leichter Lacher mit da drin war, ob es jetzt Kylo Ren war, der mal wieder irgendwas verkackt oder einen Wutanfall kriegt. Und also das fand ich schon sehr, sehr witzig, den Trailer. Also das ist für Kiddies, die da reinwachsen, gerade in das Star Wars-Universum, ist das wahrscheinlich sensationell. Nicht nur für Kiddies. Ich finde Lego-Spiele sind insgesamt echt sehr oft sehr gut. Und was mich alleine schon wieder sympathisch macht, ist, jedes fucking Lego-Spiel hat von Anfang an immer eine Demo gehabt. Zum Thema, es gibt nicht mehr viele Demos, aber alles, was du, also die meisten Spiele, die du im Store bei PlayStation findest, wenn du auf Demo gehst, sind Lego-Spiele. Was ich schon mal cool finde. Und es sind auch wirklich immer welche, da kannst du locker mal eine halbe Stunde spielen. Batman kannst du, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde fast zocken, bis es aufhört. Mhm. Und da hast du jetzt auch einiges gesehen, hast die Mechaniken kennengelernt und so weiter. Das war echt total cool. Lustig, ordentlich Geballer. Ist halt auch immer dann so die Sache, 70 Euro dann dafür hinzublättern, ist so eine andere Geschichte. Kostet das 70 Euro? Mhm. Ja. Die sind immer Vollpreis am Anfang, aber die werden oft mal reduziert. Tatsächlich, dass der Aufschrei da nicht groß ist. Irgendwie. Ich weiß noch, bei Battlefield Hardline, irgendwie, wo alle geschrien haben, das hätte ja auch mal ein DLC sein können, irgendwie für 20 Euro. Und irgendwie, Lego-Spiele machen das seit Jahren. Irgendwie, es ist immer das Gleiche. Also mich reizt das. Ne? Ja. Also die Hardcore-Jungs, die hängen da ja nicht drin. Das ist halt für die Mummies und Daddies und für die Nerds, die es unbedingt haben wollen. Ja, aber die Mummies und Daddies, die jetzt ihre kleinen Kinder mit solchen Spielen beglücken, irgendwie, die sind doch so alt wie ich irgendwie. Und ja, wahrscheinlich haben sie sich noch nie damit auseinandergesetzt, was ihr Kind da macht. Da müssen sie auch mal auf den Trichter kommen. Vor allem Electronic Arts. Du bist eine Riesenausnahme. Also ich kenne genug in unserem Alter und auch in einem plus 40er Alter, die haben keine Ahnung davon. Wirklich. Also ich trainiere eine Fußballmannschaft. Die sind froh, dass die wissen, welche Fußballschuhe die für die Jungs kaufen müssen. Also da musst du dir mit Videospielen überhaupt nicht kommen. Da hast du mal vielleicht einen, der noch mitzockt. Aber das war dann auch. Also die meisten sind dumm. Diesbezüglich. Dies, ja, auch so. Allgemein. So, sure. Weiter. Mike Rob, weiter. Fußballer sind alle doof. Dann wurde es dunkel. Jo. Und da kam der Andrew House wieder aus der Tür. ja, nee, eigentlich kam dann ja Hideo Kojima auf die Bühne. Nee, erst kam Andrew House und da hat dann erstmal jemand angekündigt und dann kam der Hideo. Ja, wobei der Hideo ist mir zu schnell gegangen. Also unter ihm hat sich ja dieser Weg quasi aufgebaut, was auch wieder sehr cool aussah. Ja. Und er ist aber zu schnell gegangen. Er hat das Wasser geteilt. Also, eigentlich hätte er runterfallen müssen. Und stand dann auf dieser Bühne und sagte mal, I'm back. Fand ich irgendwie schon ich hab ganz witzig geschrieben, he is back and talk English. War für mich auch komplett neu, dass der Kojima auf neuerdings Englisch kann. Ja. War für mich echt, ich kenne ihn nur als Dolmetscher. Kann er ja nicht. Ja. Du als Muttersprachler, du musst das ja sagen. Nein, aber als Deutscher hat er sehr gut Englisch gesprochen. Merkst du auch schon an dem Namen des Spiels, dass er kein Englisch kann? Genau, er hat nämlich ein Spiel. Rage Mode on. Genau, er hat nämlich ein Spiel angekündigt, in dem Norman Reedus, das ist der Daryl übrigens von The Walking Dead, die Hauptrolle spielt mit dem Namen Death Stranding. Mhm. Also wenn ein Deutscher das mal übersetzen darf, ne, heißt das tot gestrandet? Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Was sagt der Stuart dazu? Ich kann damit gar nichts anfangen, ehrlich gesagt. Der Muttersprachler weiß nicht, was das heißt. Nee, ich man muss das ja im Kontext zu dem setzen, irgendwie, was man da auf dem Bildschirm gesehen hat. Und ich sehe da irgendwie behaarten, nackten Arsch irgendwie und irgendwie schwarze Hände und ein Baby, was auf einmal weg ist. Ja, wirklich. Also was heißt denn das wörtlich übersetzt jetzt? Death Stranding, also ich habe geguckt, ich hatte extra gegoogelt, weil mir dieses Stranding so komisch vorkam. Ja. Ne? Und Stranding ist, wenn Wale aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen am Ufer stranden und es teilweise so diese Massen... Sören Fissbump. Diese Massen-Dingsbums da gibt, also dass die irgendwie massenweise da landen und keiner weiß wieso und es gab doch so Walsterben und so und keiner weiß warum und warum auf einmal die Delfine da alle angespült werden und den ganzen Kram. Das weiß man doch heutzutage schon, das kommt doch von den ganzen Schiffsmotoren, die sind alle durcheinander. Dann ist irgendwas alles Kojimas Schuld und Konami. Ich glaube, der Kojima hat es gemacht, damit er einen geilen Trailer machen kann. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaub, oder das ist die versteckte Botschaft, dass Konami eigentlich die Welt regiert und dafür sorgt, dass alles den Bach runtergeht. Er hat wahrscheinlich einfach die ganzen Wale selber an den Strand geschubst, damit er dann diese Idee kriegt. Meinst du, der hat alle Wale der Welt animiert und dann gesagt, so, jetzt müsst ihr alle... Der kann das doch. Der Nami hat gesagt, I'm back. Und dann sind die alle... Mhm. Das wäre schön. Get on my back. Und wenn er es gemacht hätte und alle Wale dieser Welt getötet hätten, hätten am Ende alle gesagt, ja, aber es ist halt Kojima. Alle hätten es trotzdem geil gefunden. Und das sind wir genau bei dem Thema, nämlich wieder. Ja. Ich glaube, der kann auch Robbenbabys den Schädel einschlagen. Das wäre auch kein Problem, glaube ich, bei dem. Ja, er kann sie ja wieder zusammen animieren. Völlig egal, was er macht. Hast du an Metal Gear Solid 5 gesehen, sobald diese Tuse auftaucht, die halbnackt da im Regen rumliegt? Die ja. Der tanzt? Spätestens da habe ich das Spiel beendet, weil ich gesagt habe, das ist selbst mir zu dumm. Ja. Nein, zu weiterspielen. Das ist toll. Und hab gesagt. Du hast den Kontext nicht verstanden. Genau, und alle Leute, denen ich das erzählt habe, haben dann gemeint, ey, das ist halt Kojima. Dann hab ich gesagt, ja, weißt du was? Ist halt Kojima, ist gut. Du musst halt den tieferen Sinn dahinter erkennen. Sie hat eine perfekte Wasserverdrängung. Weißt du, da setzen sich die Leute hin und dann erzählen sie mit Beyond, ne? sagen sie dann, oh, da sind überall Plotholes und so, und dann sage ich auch so, hast du mal Metal Gear Solid 5 gespielt? Oder irgendein Metal Gear und hast du mal geguckt, was Kojima macht? Da sagt keiner was, da sagen alle, das ist halt Kojima. Und das verstehe ich. Ich verstehe es einfach nicht. Also vielleicht bin ich zu doof, wahrscheinlich. So, apropos zu doof, ne? Wer war denn jetzt eigentlich der Man on Fire? Du hast das doch auch gespielt, oder nicht? Metal Gear Solid. Hier, nicht spoilern, bitte. Ich möchte nee, das wissen. Das kann ich dir nicht. Ich kann das nicht spoilern, weil ich nichts verstehe. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Aber du hast schon die anderen Metal Gear Solid Teile gespielt. Ich habe Metal Gear Solid 2 habe ich gespielt und Metal Gear Solid 4 habe ich gespielt. Okay, dann fehlt dir wahrscheinlich ein ganz großer Teil. Dann musst du 3 nochmal spielen. Okay. Aber nee, dann reden wir. Ich fand es immer so seltsam alles, mit was dann auf einmal passiert. Und aber es gibt einen Fanfilm auf YouTube, der erzählt dir die komplette Storyline, dauert nur 3 Tage. Ja, das ist genau wie bei Destiny. Kann ich auf eine Webseite gehen und mir angucken, wie die Story ist. Lesen die da auch die Gremor-Karten vor? Oder muss man die auch da selber lesen? Die musst du da selber lesen. Was ist das? Nee, aber hier, also für die Story darfst du Metal Gear Solid 5 nicht spielen, nur fürs Gameplay. Ausnahmslos fürs Gameplay. Und ja, für das Metagameplay. Das ist auch absolut richtig. Das habe ich auch super gefunden. Das fand ich auch echt gut. Aber das mit der Frau, das war mir dann echt, ich konnte das mir nicht mehr angucken. Ich habe mich so, weiß ich nicht, ich habe mich, also, ich fühle mich. Ist weg bei mir. Beim ist weg bei mir. Muss ich noch wiederholen. Ja. Also beim weiß ich nicht, beim Porno gucken komme ich mir weniger schäbig vor. Ist halt. Ja, das haben sie halt irgendwie für die ganzen 15-Jährigen gemacht, weißt du? So, irgendwie. Ja. Keine Ahnung, irgendwie. Das war echt blöd. Also das Pfanne und ein bisschen ja, schwierig immer, sich das anzugucken. Das ist, was ist das denn? Hoffentlich kommt meine Freundin jetzt nicht rein. Ja, genau. Und kam sie rein? Nö. Hätte ich ihr halt erklärt, die Frau kann nur durch die Haut atmen und die muss immer feucht bleiben. Deswegen hättest trägt halt, die keine Klamotten. Du hättest ja auch sagen können... Kojima sagt das und der darf das, das ist nämlich Kunst. Genau. Kojima sagt das. Wenn sie reingekommen wäre, hättest du halt sagen können, ist halt Kojima. Das ist Kojima. Und sie sagt, ja? Hä? Wie? Ja, Kojima. Und jetzt geh wieder. Erklär ich dir nachher. Ja. Ja. Okay. Nee, also dafür, für Story darfst du es wirklich nicht spielen. Nee, das ist ja auch, es gibt ja genug Spiele, die man nicht für Story spielen kann, aber es ist halt genau der Punkt, dass viele Leute ihn deshalb loben. Weil die sagen, das ist alles so abgefahren und das ist alles beim so, genial und was für geniale Ideen und dieser Twist und keine Ahnung. Und da denke ich mir immer so, ey Leute, also das ist echt nicht der Grund, warum, also man kann den wegen 1000 Millionen anderen Sachen loben, aber man kann nicht bei Frau liegt nackt im Regen sagen, naja, ist halt Kojima, irgendwie schon cool trotzdem. Und dann denke ich mir so, nee, das ist... Da gibt es ein geiles Video auf YouTube, wo das Modell von der Quiet ausgetauscht wurde gegen Ocelot, ne? Großartig. So hätten sie es lassen können. So hätten sie es lassen können. So hätten sie es lassen können. Ja, ne? Ja. Ach ja. Ja. Ja. Ja. Das haben wir noch auf der Liste. Oh, Rant-Modus aus. Aber könnte trotzdem interessant werden. Es sah ziemlich krass aus. Ist eins meiner Lieblingsspiele. Wirklich. Also das ist auch dieses Jahr noch irgendwie mein eins meiner Lieblingsspiele. Also nicht falsch verstehen. Okay. Aber die Story ist... Schön Mord. Ja. Ja, die mache ich mir aber selber irgendwie. Also ich habe da jetzt 200 Stunden irgendwie drin irgendwie und mache immer noch dieses Metagame mit den Weekly und Daily Challenge liegen irgendwie und dann muss ich halt mal losgehen und dann einfach irgendwie die ganzen S-Plus und S-Soldiers da irgendwie capturen und Panzer entführen und so weiter. Und da muss man dann halt irgendwie im Metagame irgendwie organisieren. So, dass damit beschäftige ich mich. Okay. Ja. Na, und seid ihr immer noch bei Metal Gear oder was? Ja. Es war das der Metal Gear Podcast oder der E3 Podcast? Eigentlich ist es der E3 Podcast, aber die beiden mussten sich mal austauschen. Wir waren ja gerade bei harten Ärschen, die von Geo kommen. Das ist alles Kunst. Ja. Bildungspodcast, PlayStation Gentleman Cast. Die letzte Ärsche ist Bildung, oder was? Es ist Bildung. Okay. Die letzte Ankündigung, die dann Sony quasi noch gemacht hat, kam dann von Insomniac. Spider-Man. Genau. Und ich hoffe, sie verkacken es nicht. Ich bete drum, dass sie es nicht verkacken. Ich habe seit Spider-Man 2 kein geiles PlayStation-Spiel mehr gesehen mit Spider-Man. Richtig. Und ich hätte so gerne eins. Also Ja. Auf welcher Plattform war das nochmal? Spider-Man 2? War das schon PlayStation 2 oder ich war glaube, das noch 1? Ich glaube, es war auf der 2. War das auf der 2? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Insomniac war ja jetzt auch hier Infamous, ne? 1 und 2, oder? Genau. Das ist ja quasi schon Spider-Man gewesen. Haben die, also das könnte was werden. Haben die Infamous gemacht? Ja. Okay. Haben die nicht Jack and Dexter gemacht? Die haben Spyro gemacht, die haben Ratchet & Clank gemacht, die haben Resistance gemacht. Ach, Sunset Overdrive haben die gemacht. Oh, dann kann das geil werden. Wenn sie Sunset Overdrive gemacht haben, kann das wirklich geil werden. Das passt sehr gut mit dem Spider-Man zusammen. Genau. Glaube ich. Ja, das glaub ich mit genau Austoben auch. Und durch die Stadt und Chaos. Ja, und ich will endlich wieder einen lustigen Spider-Man haben. Das Einzige, was mich interessiert hatte, war der Anzug, den er hatte. Was? Mit diesen weißen Elementen da so dran. Das fand ich so ein bisschen am Arm und so. Das fand ich ein bisschen eigenartig. Das war so für mich nicht Fashion so Victim. Ja. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ganz ehrlich. Ja, ich stehe halt auf so Comic-Scheiß und dann achtet man auf sowas halt auch. Ja, voll abgefahren. Ja. Sieht aus wie eine Spinne, gell? Nee. Wie so ein Spinnennetz. Das ist ja krass. Ja, mal gucken. Ich meine, wir könnten jetzt auch diesen Batman vs. Spider-Man, aber nee, das Fass mache ich heute nicht auf. Habe ich das denn gerade verwechselt, irgendwie? Insomniac Games, ey. Wer hat denn die Infamous-Spiele gemacht? Das war Santa Monica? Nein, doch. Weiß ich gar nicht. Die haben ja total vergriffen gerade. Infamous wurde gemacht von Sucker Punch, oder? Sucker Punch Productions. Ja, klar. Habe ich auch voll den Hänger am Kopf. Habe ich gerade gegoogelt, genau. Ja, ich auch. Ich wusste es auch nicht. Ja. Last but not least haben sie dann halt noch die langweiligste Live-Demo gezeigt, die sie hätten zeigen können. Genau, diese Live-Demo zu, wie hieß es noch? Days Gone gezeigt, wo wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben und da haben wir ja auch schon diese Gameplay-Demo quasi besprochen mit diesen Monstermassen an Zombies. Mit unendlich Munition und ja, weiß was. Und gar kein Waffenfeedback irgendwie. Die sind dann nur umgefallen irgendwie. Das ist keine Ahnung. Da hätte man auch eine Waffe. Wie heißt denn nochmal der Film von diesem Brad Pitt, wo die. Daran hat mich das so stark erinnert. Z-Nation. Oder Z-Nation. Z-Nation. Basiert ja auf dem Buch übrigens. Das ist nochmal ein unnützes Halbwissen. Ja. Was? Das basiert auf dem Buch? Ja. Wer länger lebt, ist später tot. Das ist von dem Sohn von Mel Brooks. Auf dem Buch auch so schnell? Oder muss man dann schneller lesen? Nee, also da kommen schon Szenen aus diesem Zombie-Film davor irgendwie, aber der war ja auch mehr als enttäuschend, fand ich irgendwie. Nein. Ist es im Buch nicht so, dass es aus mehreren Perspektiven geschrieben ist? Von genau, von verschiedenen, da bist du so ein Reporter, der sozusagen nach dem großen Z-Krieg losgeht und dann irgendwie an allen großen Behörden da irgendwie mal anklopft und dann mal Interviews führt irgendwie. Und das ist halt immer so ein bisschen, wie sagt man, wie so ein Reporter beschrieben irgendwie. Und das Buch ist echt ganz gut, wie sie alle nach Norden gehen, weil die Zombies dann langsamer sind und einfrieren und so. All solche Sachen. Aber wie gesagt, das passiert auf dem Buch. So, Halbwissen aus. Halbwissen aus. Jetzt weiß ich endlich, wie das mit dem Film weitergeht, weil ich bin konstant in der Mitte eingepennt bei dem Flugzeugabsturz. Das ging gar nichts mehr. Ja. Apropos das, gar nichts mehr. Genau, das war die Sony PK. Was war denn jetzt euer Highlight für die E3? Fangen wir mal an mit Stuart. Zählt GT Sport noch mit dazu? Haben sie was gezeigt? Hast du was gesehen? Nee, ne? Okay, ja, gut. Aber letztendlich ist das irgendwie eine Ankündigung. Das zähle ich mal mit. Das war eine Woche vorher, glaube ich, ne? Genau. Die Ankündigung war nicht auf der E3. Nee, war eine Woche vorher, genau. Ja, genau. Das Horizon natürlich. Eigentlich nur das. Okay. Und Basti? Eigentlich tatsächlich nur das. Basti, bei dir? Aber ja, auf jeden Fall Horizon. Definitiv. Und Last Guardian. Wobei Last Guardian jetzt nicht für die E3 unbedingt gilt, weil es ja vorher auch schon bekannt war, dass da was passiert. Also Wildlands und Horizon. Okay. Und Mick? Hast du Zeit? Ja komm, so ein, zwei. Zwei? Ja, mach zwei. Wir haben alle zwei. Ich hab noch nichts. Ja, God of War auf jeden Fall und Horizon. Okay. Und einen halben Detroit und einen halben Last Guardian. Und ein bisschen Spider-Man. Und Star Wars. Und tödliche Strandung. Ja, und Orchestermusik. Die er auch nochmal extra erwähnt hat und gelobt hat. Also die war auch wirklich, man kann es nur sagen, es war sensationell. Ich hätte gern wirklich jede PK exakt so, wie sie es jetzt gemacht haben. Das war für mich schon Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Jetzt will ich vom Sören aber auch noch, vom Sören würde ich gerne noch was hören. Der Sören soll noch was sagen. Madden auf jeden Fall, ne? Ne, also wir sind uns, glaube ich, ziemlich einig mit Horizon, weil auch das ist für mich definitiv wahrscheinlich der Pflichtkauf der nächsten Monate oder das, wann ich auch immer kommen wird. März haben wir gesagt, ne? Mhm. März, also werde ich definitiv im März kaufen. Und aber so ja. Multiplayer oder so haben die gar nichts davon irgendwie, war nichts von zu sehen, oder? War nicht zu sehen. Brauche ich auch nicht. Dann habe ich sofort Ideen, wenn ich so ein Setting sehe. Irgendwie. Mit verschiedenen Stämmen und so weiter, weißt du, aber dann. Ansonsten reizt mich noch Detroit und Spider-Man. Also die beiden Sachen sind da noch so mit drin. Aber die anderen Sachen waren natürlich auch alle ziemlich. Also waren viele Sachen, die ich echt gut fand, aber die drei Sachen würde ich auf jeden Fall davon hervorheben. Wie fandet ihr die PK allgemein? Also ich habe es ja eben schon angedeutet. Bei mir, wie ich es fand. Ich fand sie gut, aber ich fand sie nicht überragend. Echt? Okay. Ja, die Musik hat viel rausgerissen, würde ich sagen. Ja, die Musik hat viel rausgerissen, das Setting hat viel rausgerissen. Aber es wurde halt auch. Ich fand das Pacing fand ich cool. Also das ist wirklich, es war ja de facto, außer kurz bei der VR-Sache mit dem Preis, war das eigentlich. Also ich habe es ja gesehen, ich war ja am Tickern und ich kam teilweise nicht mehr hinterher, weil das einfach so Schlag auf Schlag, gerade die erste halbe Stunde ging halt richtig Rambazamba. Aber in meinen Augen dieser Preis, der geistert doch auch schon seit 6 Monaten durchs Netz, oder? 3,99. Ja. Ja gut, das war ja egal, aber diese Abfolge, wie sie es runtergefeiert haben und dass sie mal eben 10 Minuten Gameplay zeigen von God of War, das war schon eine Nummer. Also ja. So einzusteigen ist schon krass. Aber ich finde, sie hätten, also mir war das zu wenig Neues, sag ich jetzt mal so. Also ein Horizon hatten sie letztes Jahr schon. Ein Detroit hatten sie auch schon irgendwie. Lego Star Wars, Erwachen der Macht. Ja. Ja, gut, ja. Ja, so, das sind so Sachen, die hätten sie vielleicht weglassen können. Vielleicht hätten sie dafür die Neo noch vorstellen können. Die ja definitiv. Fand ich ganz gut, dass sie es nicht gemacht haben. Das haben sie extra nicht gesagt. Ja. Und wie lange gibt es die E3 überhaupt noch eigentlich so? Was ist euer Tipp? Das ist eine gute Frage. Weil immer mehr Entwickler irgendwie wegbleiben. Musst aber, glaube ich, eher Leute fragen, die da hingehen, um Connections zu knüpfen, weil ich glaube, das ist das Einzige, was da noch gemacht wird. Ich glaube, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun. Dass es in erster Linie einfach so Vitamin B aufbauen oder irgendwas ist. Ja, dafür muss man witzigerweise funktioniert die Gegenprobe nicht. Also was ich interessant fand bei der PK war auf jeden Fall, wenn du dagegen jetzt Ubisoft siehst, ja, Ubisoft hat 2 Stunden gedauert, hat in den 2 Stunden weniger gezeigt, hat allein dieses Star Trek, wenn ich das als Beispiel nehme, da haben sie einen Trailer gezeigt, diese Bridge Crew Dingsbums, da haben sie einen Trailer gezeigt, dann haben sie dort die Crew interviewt und dann kam nochmal zu einem Interview einer von der Crew auf die Bühne. Ja. Und hat nochmal das erzählt, was er eben im Trailer gesagt hat. Und da denke ich mir so, und dann kam noch hier der Regisseur XY und hier, guck mal da und keine Ahnung was. Also ich fand es so krass, wenn du überlegst, die haben vielleicht 2 Minuten geredet in dieser PK. Es war ja keine PK, es war eine Trailer-Show, was anderes war das nicht. Genau, Und das fand ich, das finde ich für mich persönlich als Typ, der spielen will, einfach perfekt. Einfach nur, zeig mir die Spiele. Ich habe vorher angefangen. Dann hätten sie es kürzer machen können und sagen können, wir zeigen nur neue Spiele. Dann hätte das ist das, wo ich mich so ein bisschen dran aufhänge, dass sie halt wenig Neues gezeigt haben. Ansonsten fand ich das auch gut, klar. Ja, aber im Prinzip. Gut, aber überleg mal, wir haben letztes Jahr haben wir 2,5 Stunden gehabt und jetzt sind wir bei knapp 1:15 oder so gewesen. Also die haben es ja schon deutlich eingedampft. Und unser Podcast ist doppelt so lang. Ja, wie immer. Wir haben letztes Mal haben wir 4 Stunden aufgenommen. Stimmt. Also, das war ja zu erwarten. Aber ich fand's von der Kürze fand ich's gut. Ich fand's von der Inszenierung fand ich's gut. Für mich war's halt auch das, wie der Basti schon sagt, dass das Spielefokus-Ding, das ging halt sehr gut ab. Und nicht so viele, was mir halt mega auf den Sack geht, wenn sie sagen, ja, wir sind die Geilsten, wenn sie schön bei uns funktioniert alles. Das hat mir auf der Xbox-Pressekonferenz persönlich nicht so gefallen, so 6 Teraflops, ja, zeig mir die erstmal und dann können wir weiterreden. Und das hat Sony halt, ja, die haben halt schon gesagt, ja, gut, 40 Millionen Konsolen verkauft oder so. Und das war's. Dann hast du nichts mehr gehört in diesem Hinblick. Denn dann hast du nur noch die Spiele gehört und sie haben konsequent nur die Spiele für sich sprechen lassen. Und auch wenn sie schon mal angekündigt waren, es war ja, Horizon waren immer wieder neue Facetten, die ich noch nicht gesehen habe. Detroit war immer noch beeindruckend. Days Gone war scheiße. God of War war Knaller. Und Spider-Man auch. Aber das ist halt, ich fand's vom Pacing her und vielleicht hätte das dieses One More Thing. Wäre das noch gekommen, dann wäre es Genau. wahrscheinlich Wobei perfekt, aus One meiner More Sicht. Thing, One More Thing war schon Kojima, glaube ich. Also Ja, für aber denn, 90% ich habe nicht der ganz verstanden, Leute. was dann das Ende sollte. Der Trailer-Zusammenschnitt, den habe ich verstanden, das ist ein klassischer Closer. Aber was sollte denn diese Live-Demo von diesem Gone, Days Gone? Ja, das weiß ich auch nicht Also genau. entweder Das ist denn wollten da sie noch was irgendwie gravierend zeigen. weggebrochen von der Live-Demo oder sie haben gesagt, ey, wir haben es gerade nicht nötig, weil Xbox doch nicht so delivered hat, wie eigentlich ursprünglich gedacht, wir setzen jetzt einfach den Kack da nochmal hin. Keine Ahnung. Was ich persönlich vermisst habe, auf jeden Fall, ist noch ein bisschen mehr Indie-Zeug. Beziehungsweise überhaupt Gar nichts, Indie. ne? Es kam nämlich nix. Stimmt. Und da waren sie ja mal anders drauf. Komplett. Also ich meine, es gibt immer noch genug Indie-Kram, das kann man schon auf jeden Fall sagen. Aber dass sie das nicht irgendwie nochmal in den Fokus gerückt haben oder irgendjemandem gesagt haben, ich meine, Jonathan Blow war letztes Jahr oder wann? Nee, schon davor. Mit Witness war er ja da. Oder sie machen halt jetzt diese ganz krasse Splittung, dass sie wirklich sagen, okay, E3 für den Sony-internen Clinch, die Gamescom dann für die Indie-Sachen, so wie es früher mit der PSP und der Vita war, haben sie ja in Köln immer gemacht oder in Leipzig. Und dass sie die TGS dann nehmen für den japanischen Markt und Third Party oder so, könnte ich mir vorstellen. Und dann haben wir ja noch die PlayStation Experience im November. Die kommt ja auch noch dazu. Also Futter hätten sie noch genug zum Rausschießen. Ich erwarte auch, dass sie jetzt irgendwann, dass sie die Neo dann mal offiziell ankündigen auf einen der Events. Mal schauen. Sollten Sie ja. Aber das war die letzten Jahre aber auch immer sehr extrem, ne, mit den Indies irgendwie und dann hier Xbox One kam raus, PS4 kommt raus, irgendwie PS4 hat irgendwie hier irgendwelche Indie-Entwickler auf der Bühne und schleimt sich irgendwie bei der Spielerschaft ein, irgendwie guck mal, wir sind wie ihr. Und dann kommt noch diese hier, na, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, Alter. Ich bin, glaube ich, ein bisschen müde gerade. Ist egal. Scheiße. Ja, Durchziehen. okay. Fällt mir gleich wieder ein. Ja, also was ich so gehört habe, so im Tonus des Herren Internet und diesen Herren Twitters, dass das Resümee von der Sony PK doch durchweg relativ positiv war. Also ich habe wenig negative Stimmen gehört jetzt, was das anging. Waren doch alle relativ zufrieden damit. Hast du eine gute Timeline? Ja, ich habe die beste Timeline. Weiß ja nicht, was du da in der Timeline immer rumhängen hast, Ich aber. habe eine Timeline, die hat nicht mal darüber gerantet, von wegen, oh, Xbox war besser, oh, PlayStation war besser oder wie auch immer. Und da bin ich immer ganz Nö, froh drum. das gibt's bei mir auch nicht. Bei mir Oh, wird nur gesagt, bitte. Sony hat geliefert, aber mal richtig. Und die fanden alle das Was war Orchester sehr geil. jetzt ist es mir wieder eingefallen. Also Sony hat sich ja tatsächlich da irgendwie mit diesen, wo Xbox irgendwie drauf und dran war, irgendwie irgendwelche Spieler an Spiele an Konsolen zu binden und Online-Zwang und so weiter, dann steht Sony auf der Bühne und sagt so, tauscht man Spiele und dann spielen die ein kleines Video ein, wo dann irgendwie hier dem Kasai, irgendwie heißt er doch, ne? Wie heißt er? Der kleine? Der Weißt du, wen ich meine, ne? Yoshida. Ja, Yoshida, genau. Und dem dann einfach die Diska in die Hand drückt und so tauscht man bei uns Spiele und so, weißt du? Also diese ganz, das ist so ein bisschen wie bei großen Konzernen, so ein Greenwashing irgendwie, kommt mir das so vor, weißt du? Man musste sich irgendwie so ein bisschen Anbietern und sich neu positionieren und komplett absetzen halt von der Xbox, und das war echt Tritt zwischen die Beine, glaube ich, damals irgendwie, und das haben sie jetzt nicht mehr nötig, deswegen sparen sie sich auch nicht eine ganze Menge Geld. Das machen sie ja gut, das ist ja das Witzige. Also es ist Wein auf ganz hohem Niveau, ich glaube, das gleiche habe ich letztes Jahr schon mal gesagt. Aber auf der anderen Seite machen sie sowas jetzt wie PS4,5, weißt du, also finde ich ein bisschen schwierig gerade. Ja gut, sie vermarkten es anders, ne? Ja. Noch. Aber, ja, genau. Das ist so eine Sega-Nummer. Aber mal gucken. Da kriegen sie es ja besser hin. Lassen wir uns überraschen. Gut. Ich glaube, damit sind wir durch. Ja, Mensch. Ja. Da haben wir es ja doch hingekriegt in unter 3 Stunden. In unter 3 Stunden, genau. Ich bin ja beeindruckt. Gut, dass Sony nur 1:15 gemacht hat und nicht 2,5 Stunden. Ja, das stimmt. Das hätten wir heute ein Problem gekriegt. Ich muss jetzt auch noch meine Dirt Dailies machen. Dann mach deine Dirt Dailies und ich wünsche allen einen schönen Abend. Und danke allen, die jetzt mitgemacht haben und allen, die uns jetzt bis zum Ende zugehört haben. Wer uns bis zum Ende zugehört hat, der kann doch mal in den Kommentaren posten, welches der Spiele auf der E3 Ihnen am meisten gefällt. Wollen wir nicht wieder ein witziges Codewort nehmen? Aber Leute, die das bis zum Ende hören, ne, können in der Regel nicht so gut schreiben. Was? Ja, das bist ja dann du. Also du hörst ja immer bis zum Ende. Also, jetzt muss ich mir was überlegen, was wir dann schreiben sollen. Wer bis zum Ende gehört hat, nimmt das Codewort und schreibt es einfach in den Kommentar. Aber Codewort wie Code. Ja, also, natürlich. Codewort. Ne? Genau. Codewort. Genau, so machen wir das. Ja, die Idee. Gut. Gute Idee. Mann. So. Ich so der Basti kommt nie wieder. Genau. Ich wünsche allen einen entspannten Abend. Und mal gucken, ob wir nächstes Jahr wieder mal einen Podcast hinkriegen. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Basti. Danke, dass du da so spontan noch mit reingehüpft bist und wir mal noch ein bisschen Prominenz bei uns begrüßen durften. Prominenz? Was denn? Ihr habt mindestens 100 Hörer mehr als wir, also seid ihr prominent bei uns. Ich glaube, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, ich dachte, ihr wärt die Einzigen, die bei uns zuhören, und andersrum genauso. Ja, ihr wart bei 3, wir sind bei 2, also ist das schon mal. Ja, okay, dann ist es schon mal nicht schlecht. Wenn wir noch einen kriegen, haben wir das Doppelte. Krass. Siehste? Ist eine Win-Win-Situation für uns alle. Ja. Wir machen auch übrigens tolle YouTube-Videos, die man unbedingt sehen muss. Also die keiner hören. Sorry, kannst du mal abschalten. Total. Oh Gott, habe ich viel zu schneiden, ey. Das wird so schlimm. Feierabend, Schluss, aus, vorbei. Schönen Abend. Tschüss.